Rio. Hallo Christian. Rio, wie geht's dir heute? In Anbetracht von gestern oder in Anbetracht von heute? Das kannst du dir gerne aussuchen. Wenn ich Prioritäten setzen würde, generell. Ja, ein bisschen kaputt, aber in Summe alles ganz gut. Ah, gut. Also kein Schädel und. Nö, nö, nö, kein Schädel. Den habe ich aber nie. Also wenn ich sauf, habe ich nie einen Schädel. Es sei denn, du trinkst Weizenbier. Es sei denn, ich trinke Weizenbier oder ganz, ganz schlechtes Bier generell. Ja, so ein Hansa oder so, das geht gar nicht, da kriege ich sofort einen Schädel. Und bei schlechtem Wein, da Okay, kriege ich auch also. sofort einen Schädel. Aber ist Hansapilz gar kein so schlechtes Bier? Boah, das schlägt mir direkt auf den Kopf, ehrlich. Ja. Also, okay. Interessant. Hansa ist ja durchaus ein Bier, das es auch vom Fass gibt. Also es ist jetzt nicht nur in Dosen vom Aldi, also wobei es Hansa beim Aldi gar nicht mehr gibt, nur noch früher, so vor 20 Jahren. Aber das ist gar kein so unfürchtlich schlechtes Bier. Muss natürlich kalt sein und Hansa wird ja gerne warm gekauft und warm getrunken. Und, naja, gut. Wo wir beim Bier waren, fangen wir mit Podcasts an. Ist ein fließender Übergang, oder? Ja, ich finde, Podcast und Bier gehören zusammen. Die meisten Absolut. Podcasts, die ich privat höre, zu Hause höre, höre ich tatsächlich beim Bier. Also, naja, auch beim alkoholfreien Weizenbier. Aha, okay. Ja, Familie, Arbeit und so weiter, weißt Ja. ja. Ich habe eine ganz fürchtlich fiese Frage, ganz am Anfang. Was zum Henker ist der Porncast? Okay, der Porncast, also was er werden soll, ist ja erstmal nur angekündigt mit es kommt was. Ja. Was ja auch sehr, sehr schön ist, aber es kommt was. Es soll folgendermaßen werden. Und zwar wird die Person, die ich jetzt noch nicht nennen darf, die aber weiblich ist, wird mit mir zusammen Pornos synchronisieren und das live. Ach du Scheiße. Also wir werden halt einen Link posten von YouPorn zum Beispiel. Und ja, und werden dann direkt sagen: So, jetzt mutet bitte euren Browser und hört euch unsere Synchro dazu an. Und das live ohne Vorbereitung oder mit Nein, Vorbereitung? ohne Vorbereitung. Also wir werden das halt wirklich live, ohne uns da vorher abzusprechen, werden wir dann halt da die Sprechrollen einnehmen. Okay. Also Porno-Karaoke im Grunde. Ja, sozusagen, ja. Porno-Karaoke, also, wie eben schon gesagt, fick die Henne. Und das derjenige, diejenige, nicht derjenige, um Himmels Willen. Derjenige machen wir vielleicht auch nochmal, wenn wir dann so Oh, ein. nein, hör mal, hör auf. Nein, ich bin. Okay, jetzt habe ich mich gerade schon wieder in irgendwelche politisch unkorrekten Fettnäpfchen begeben. Na, das ist ja okay. Man muss ja nicht irgendwie Homosexualität abstoßend finden, weil man sich's nicht anschaut. Also ich meine, das sind ja zwei Paar Schuhe. Was? Natürlich Ja, nicht. also das. Ich war auf einem Junggymnasium. Ich bin mit einem Scheißdreck vertraut. Okay, also Porno-Karaoke demnächst bei Rio. Und zwar neben dem Toddialog, der Datensuppe, dem Klargestellt, dem Meh und neuerdings der Theatralie, die ich heute nur mit einem Ohr verfolgen konnte, weil unser Küchenredaktionskind genau das getan hat, was sie nicht tun soll, nämlich lange wach bleiben und permanent in der Gegend rumlaufen, obwohl sie schon im Bett sein sollte. Hat also leider nicht funktioniert. Ich habe nur ganz am Anfang was mit Nietzsche mitbekommen. Richtig? Ja, der Niklas, Ja. der Faust hoch 3 macht als Comic. Der hat heute Nietzsche vorgelesen und Nietzsche dann auch performt, also das, was er vorgelesen hat. Und danach haben wir es eben diskutiert. Krass. Also, ja. ist für mich als Deutschleistungskursler aus einem Gymnasium tatsächlich zu hoch. Glaube ich nicht. Nö, nö, nö. Man kann Nietzsche auch, also er muss richtig gelesen und richtig analysiert werden. Ja, siehst du? Ja, wer macht das denn heute noch? Aber bei richtig analysiert ist auch schon wieder falsch, weil es gibt keine richtige Analyse. Er muss auf einer gewissen Sachebene vorgetragen werden. Übersetzt, könnte man fast sagen. Auf Ja. einer Sachebene? Ja, absolut. What the Absolut. fuck meinst du jetzt mit Sachebene? Sachebene ist halt, wenn Nietzsche zum Beispiel davon spricht, dass wir nur im Jetzt leben. Ja, dann ist nicht die Sachebene, dass es keine Vergangenheit und keine Zukunft gibt. Das ist nicht die Sachebene. Das sagt er zwar, aber dafür muss man halt mehr Nietzsche gelesen haben, um zu sagen, okay, er meint damit ein Jetzt und der Rest ist nur Erinnerung und die blockieren uns. Ja, das ist jetzt schon abgefahren. Ja. Habe ich auch heute erst übrigens gelernt. Jesus Maria Josef, Nietzsche. Das hat ja schon Qualitäten, die wir so bis jetzt, was heißt wir, das ist natürlich Quatsch, aber die ich jetzt so aus der, deutschen Podcast-Szene, auch wenn ich dieses Wort oder diese Wortkombination eigentlich gar nicht fürchterlich mag, nicht sonderlich mag, so noch nicht hatten. Also ich will dem Ganzen jetzt nicht unterstellen, dass es abgehoben ist, aber das aus meiner Sicht heraus komplexeste, was es an intellektuellen Themen bisher gab, das hat mich in Form des Soziopods erwischt. Mhm. Der Breitenbach, der das macht, das verstehe ich noch. Das ist noch auf der Ebene, die ein Handwerker wie ich verstehen kann. Aber ganz ehrlich, Nietzsche ist wahrscheinlich schon eine Nummer zu hart für mich. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich es mir aber auch nochmal anhören. Hören dir einfach an. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr einfacher, also Nietzsches Theorien lassen sich auch sehr schön auf die Neuzeit übertragen. Zum Beispiel sagt Nietzsche, wenn du dir ein Foto anschaust, dann erkennst du dich dort nicht wieder und versuchst dich an die Zeit zu erinnern. Kann ich ein Lied von singen? Auf keinem Foto erkenne ich mich wieder. Und das macht dich dann nicht nachdenklich, sondern es versetzt dich in Erinnerung. Also wenn du jetzt ein Foto anschaust, als du 5 Jahre alt warst. Ja. Dann verlierst du dich ja in einer Erinnerung an diese Zeit und versuchst die Zeit eventuell wieder zurückzuwünschen. Ja. Und lebst dann nicht mehr für das Jetzt, sondern du hörst dann in dem Moment auf, für das Jetzt zu leben. Okay. Und das sagt Nietzsche ganz klar. Wenig dechiffriert. Wenn man den dann halt noch genauer dechiffriert, erkennt man, dass das ganz wichtige Bedeutungen für unser jetziges eben hat. Ja, aber das ist schon, wie gesagt, das ist Theatralia. Das ist auch schon gar nicht mehr so meine 100%ige Spielwiese. Die ist schon gar nicht mehr so richtig meine. Nee. Also was? Doch schon, aber auf einer anderen Art. Was ist denn deine Spielwiese? Das ist eine gute Frage. Danke. Was ich schon immer mal gesagt habe. Das ist echt eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, dass der Umgang ist auch falsch. Ich glaube, dass das Interagieren, ja, weil Umgang ist ein bisschen zu wenig, das Interagieren mit anderen Menschen, wo der Reiz ja auch ist, dass ich viele gar nicht selber kenne. Ja, also ich kenne jetzt von meinen Mitpodcastern bei den ganzen Projekten, kenne ich niemanden. Kennen im Sinne von schon mal gesehen und die Hand geschüttelt oder im Sinne von... Na richtig, also so komplett gar nicht. Also den einzigen, den ich kenne, ist Jarkil. Den kenne ich mittlerweile, den habe ich kennengelernt. Den kenne ich auch in der Realität. Ja, war ich immer im Auto unterwegs. Genau. Und dann kenne ich noch den Matthias, also den Seitam von Klargestellt. Den kenne ich auch vom Sehen, weil wir haben uns in Frankfurt getroffen. Dann kenne ich den Super-Admin, den Why We Fight. Ja. Der beste Admin der Welt. Und jetzt wird es ganz eng im Kräutergarten mit den Menschen, die ich halt dann wirklich von den ganzen Projekten, die ich kenne. Und das macht die Sache so tierisch spannend. Mhm. Gut, das ist ja vor allem eine Nummer für den Toddialog, der ja deine erste Nummer war. Das war die erste Nummer, ja. Die Scientology-Nummer, genau. So kam ich ja zu dir, ne? Also Huxilla macht Alexa und Alexander Werbung für dich. Und irgendwann, glaube ich, nach dem dritten Hoaxcast habe ich dann endlich mal drauf geklickt. Ohne Scheiß. Ich habe aus Gründen, die mir jetzt nicht mehr ganz klar sind, habe ich das zwar gelesen, aber ich habe nicht drauf geklickt. Es gibt Links, auf die man nicht draufklickt, obwohl man es sollte. Und als ich das dann getan hatte, habe ich mir dann den Part 1 runtergeladen. Mhm. Das war der Camouflage-Teil, ne? Mhm. Also die versteckte Aufnahme. Hab das im Bus zur Arbeit gehört. Ich fahre sehr gerne und sehr oft mit dem Bus zur Arbeit, weil ich in dieser Zeit Podcasts hören kann. Mhm. Das ist immer so eine Dreiviertelstunde rum. Stunde. Und als ich dann aussteigen musste, habe ich echt überlegt, ob ich nicht noch einfach mal eine Runde drehe. Weil okay. ich noch nicht zu Ende gehört hatte, habe es dann aber irgendwie in der Mittagspause und nach der Arbeit zu Ende und weitergehört. Das war schon sehr, sehr spannend. Also klar, man sitzt ja die ganze Zeit da und denkt, oh Gott, hoffentlich, obwohl man ja weiß, du hast das Ding veröffentlicht. Also bist du nicht erwischt worden, aber trotzdem sitzt man da, oh Gott, hoffentlich kriege ich das nicht mit. Und dann muss das da so rot leuchten. ja, das ist normal. Da kriegt man dann tatsächlich Uhuhu. Wird man dann so ein bisschen nervös. Also ich jedenfalls wurde dann nervös an der Stelle. Ja, frag mich mal. Ja, glaube ich gerne. Was hast du? Achso, die hat irgendwas leuchten sehen, ne? Ja, die hat das, weil ich war, das war total doof gewesen. Ich war ja super vorbereitet, aber so an einfachen Dingen ist es gescheitert, wie die LED von dem Diktiergerät auszubauen und abzukleben. Und dann sind wir durch das dunkle Treppenhaus gelaufen und klar, die LED hat rot geleuchtet. Ja. Dass sie mir das abgenommen hat, dass das immer rot leuchtet, ist auch schon ein Mysterium an sich irgendwie im Nachhinein. Naja, auf der anderen Seite. Ja gut, doof war die Frau ja nicht. Na doof, ja doch, die war schon doof, aber ja, die war aber nicht... Doof, aber nicht dumm. Also. Ja, genau. Ja, ja. Ja, und das war dein Einstieg, so habe ich dich kennengelernt. Ich weiß nicht, ob das dein Einstieg war. Das war dein Einstieg bei mir. Ja, das war der Einstieg. Das war der... Nee, das war gar nicht der Einstieg. Der Einstieg war der... der Anonymous-Podcast mit Jarkil. Okay. Das war der Einstieg überhaupt. Das war der erste Tod-Dialog. Richtig, stimmt. Den habe ich dann, glaube ich, auch irgendwann mal nachgehört, aber das war irgendwie immer noch überschattet von Scientology und von der Nummer mit den 666 Followern und richtig. Dass wir bitte das Interview haben wollten. Richtig. Das ging dann ja auch irgendwie ganz fürchtig flott mit diesen 666, nachdem das mal klar war. Richtig. Was übrigens auch so eine Geschichte ist, die ich sehr faszinierend finde. Du hast von Anfang an unglaublich viele Hörer und auch Leser gehabt. Ja. Wenn ich mir jetzt mal, ich will jetzt hier keine Vergleiche ziehen, aber wenn ich mir so den durchschnittlichen well-known Xenim Podcast angucke, anhöre besser gesagt, dann kommen die da so auf 500, 400 Hörer. Und das sind dann schon Top of the Pops und wirklich die extremst bekannt sind. Und dann hast du versucht, den ersten Live-Podcast auf die Beine zu stellen und dir ist das unterm Arsch weggebrochen, weil du irgendwie 1800 Leute plötzlich da hattest. Jupp. Wo kommen die her? Das konnten wir uns selber auch nicht erklären. Das konnten wir uns selber auch nicht erklären. Da war ja noch der Versuch, da war ich mit dem Livestream noch gar nicht so, so erfahren. Ich wusste gar nicht, was ich genau wie tun muss. Und habe dann halt einfach in Nicecast meinen eigenen Server versucht zu stellen. Der war dann direkt nach, ich weiß gar nicht, ich glaube, nach 5 Minuten war der platt. Ja, da konnte sich keiner mehr connecten. Ja. Da waren dann, ich glaube, 30 oder 40 Leute nach ein paar Minuten. Es ging gar nichts mehr. Ja, mein generelles Setup hat auch nicht mit funktioniert. Die CPU war nur noch ausgelastet. Das war alles scheiße. Dann sind wir umgezogen. Ich weiß gar nicht mehr, wohin. Ich glaube, es war Listen to My Radio. Ja, ich glaube, nee, da war vorher noch ein anderes vor. Listen to My Radio. I don't know. Irgendwas war es halt. Und das ist direkt weggeschmolzen. Das hat auch nicht funktioniert. Und ich hatte halt keine Ahnung, warum. Und ich konnte das noch nicht mehr beeinflussen, sodass dann ja der erste Podcast gescheitert ist live. Ja, genau. Den mussten wir dann ja recorden. Das war übrigens die Datensuppe live mit Jarkil damals noch, ohne Annika. Mhm, genau. Das war die Episode Cold Call aus dem Callcenter. Ja, die habe ich dann auch im Bus gehört. Und da ist mir das, wie gesagt, komplett weggeschmolzen. Dann sind wir to Listen to My Radio gegangen und hatten dann irgendwie, ich weiß es gar nicht, es war konfiguriert und der ist auch wieder weggeklatscht, weil ich da irgendwo etwas falsch eingestellt hatte. Ich weiß nicht, wo sie herkamen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, warum es so ist. Ich kann es einfach nicht sagen. Okay. Ja, finde ich faszinierend. Ja, das fand ich auch erschreckend. Den Dreh zur Scientology-Geschichte würde ich aber nochmal zurückdrehen. Mhm. Wie bist denn du auf diese Idee gekommen? Das ist eine gute Frage. Ich plane ja im Toddialog gerade aktuell noch mehrere abgefahrene Sachen, die analog dazu auch laufen sollen. Nur so eine Sache wie der Scientology hat mich an Vorbereitung alleine fast ein Jahr gekostet. Ja, ein bisschen mehr sogar. Ja, und es war eigentlich sehr einfach. Ich habe, das kann ich in den Shownotes mal verlinken, wie ich das gemacht habe. Das habe ich auch noch nie erzählt übrigens. Ja, das ist jetzt Weltpremiere, wie ich es gemacht habe. Der Einzige, der das weiß, ist der Hoaxmaster. Der weiß das. Ich habe einen Blog erstellt und zwar nennt er sich Rücksicht mit ue.wordpress.com. Und da habe ich halt einfach so ein ganz kitschiges, ja, wie soll man, New Age Layout gemacht. Habe mir Copy-Paste von allen Weltreligionen und abgefreakten Sekten da reingeballert, habe das rückdatiert, habe mich dann da als Kevin Peters eingeschrieben in dem Impressum und habe schon mich dazu bekannt, für die Lehre von Scientology zu interessieren. Und habe mich dann mit diesem Blog bei der Scientology in Düsseldorf beworben, in Anführungszeichen. Und gesagt, hier, ich bin der Kevin Peters vom Rücksicht-Blog und ja, das ist meine Seite und ich schreibe halt über Weltreligion und studiere an der Uni Bochum, studiere ich halt auch Theologie und ich würde gerne mit euch über Weltreligion sprechen. Jo, dann haben die Seite wohl gecheckt, haben gesagt, der ist ein bisschen freaky drauf, der interessiert sich auch für Scientology, ist ein gefundenes Fressen, dann laden wir den mal ein. Also, verstehe mich nicht falsch, aber das ist ja, Gott, sind die doof. Ja, was heißt doof? Die sind sehr offen. Müssen die auch sein, die wollen ja Mitglieder haben. Ja. Es wäre ja falsch, sich dem zu verschließen in dem Moment. Der Blog ist mein persönlicher spiritueller Neuanfang und so mein Abschluss mit meiner Vergangenheit. Richtig, so habe ich es geschrieben. Ich bin Vollzeit-Blogger und Netzjournalist. Ich habe mich auf dem Dialog der Religion verschrieben und bin auf der Suche nach einer spirituellen Heimat. Mein Gott, spirituellen Heimat. Auch wenn ich oft deswegen angefeindet wurde, die Scientology-Kirche ist bisher die Religion, die meine Vorstellung von einer friedlichen und weltoffenen Religion am besten abdeckt. Jesus Christus. Ja, das habe ich geschrieben. Nicht schlecht. Und da sind Sie drauf reingefallen. Ja, aber es sieht tatsächlich sehr New Age-mäßig aus. Ja, absolut. Also das war so die Visitenkarte dafür. Darf man sich nicht betrunken angucken übrigens. Wer auch immer das hört, solltest du mehr als 1 oder 2 Promille drin haben, nicht gucken, ist garantiert epileptische Anfälle. Das stimmt. Ja, nicht so schlimm wie die SPD hinter Tupfingens, aber nicht schlecht. Aber was ich mit der Frage eben meinte, wie kommst du dazu, war eigentlich mehr so verbunden mit, wie kommst du auf die Idee? Also ich stelle mir das jetzt mal so aus meiner Sicht vor. Ich sitze zu Hause, ich habe, gut, meine Sicht ist ein bisschen faul, ich habe Frau und Kind und sitze natürlich nicht zu Hause und überlege, wie ich die Scientology-Kirche Koblenz, wo ich wohne, unterwandern kann, weil es hier keine gibt. Aber wie kommt man auf diesen Gedanken? Was war der Auslöser? War die langweilig? Nee, auch. Nee, sondern also alles unterliegt ja, ich will jetzt nicht sagen, einer gewissen Planung oder einer gewissen Berechnung, das will ich ja gar nicht sagen. Aber wenn ich mir halt so die Podcast-Landschaft anschaue, oder die habe ich mir halt angeschaut, lange, lange, lange Zeit, und habe halt festgestellt, okay, es gibt Talk, ja, und dann gibt es noch schöne Ecken, das ist jetzt ein anderer Talk, ja, und dann wird es eng im Kräutergarten. Und ich habe mir gedacht, okay, irgendetwas zwischen diesen musst du halt machen. Du musst einen Talk machen und am allergeilsten mit irgendwem oder irgendwas, mit dem du halt sonst nie talken würdest. Das ist so das Ziel des generellen Toddialog irgendwo. Leute zu finden, bewusst oder unbewusst, also unbewusst dessen, dass die aufgenommen werden, wie bei Scientology zum Beispiel, wo du dann halt wirklich in einen Dialog trittst. Also ich kann es ja jetzt mal verraten, auch dann, da bist du auch ganz exklusiv. Ja. Als allernächstes werden die Zeugen Jehovas natürlich mit auf dem Schirm sein. Ja. Yeah. Und die werden dann natürlich auch besucht werden von mir und das hört sich schon an wie eine Drohung, oder? Die werden besucht werden, ja. Heimgesucht. Ja. Du stehst also samstags morgens bei den Zeugen Jehovas morgens um 7 auf der Matte und sagst denen, guten Tag, ich möchte mit ihnen über Podcasts reden. Ich hatte der umgekehrte Weg. Ja, so ungefähr. Also ich werde halt einer Messe beiwohnen und werde diese Messe dann auch versuchen, eben mitzuschneiden und werde auch schauen, ob ich da jemanden noch finde, mit dem ich in den Dialog treten kann. Warum ich das tue? Weil ich Scientology jetzt insbesondere sehr, sehr gefährlich finde. Die sind sehr gefährlich. Und eigentlich möchte ich nur aufklären. Also insbesondere bei Sekten. Da würde ich einfach aufklären und sagen, passt auf, hier, ihr könnt euch den Bullshit wirklich live anhören, ja, oder beziehungsweise halt runterladen. Hört euch an, was die sagen, hört euch an, wie die denken. Und ich war da und kann aus der Erfahrung sprechen, wie es dort halt dann wirklich ist. Mhm. Ohne jetzt Mitglied dabei gewesen zu sein. Das habe ich mir auch übrigens lange, lange überlegt. Ich habe mir lange, lange überlegt, ob ich das nicht als langes Projekt angehe. Also irgendwie ein Jahr bei Scientology oder so. Man hat mir von allen Seiten dazu abgeraten, es zu tun. Ja, das hätte ich allerdings auch. Ja, wobei ich mich für so stabil halte, dass ich gesagt hätte, okay, das ist nicht. Das Fernsehen wollte das übrigens nicht. Ja. Ich habe ja auch mit der ARD, ich weiß nicht, ob es war ARD, die hatten ja den Fernsehfilm Bis nichts mehr bleibt. Das war ein ARD-Film, der über Scientology eben ging. Und ich habe denen geschrieben, eine E-Mail und gesagt, passt auf, lasst mich ein Jahr dorthin, finanziert mir einfach nur mein lustiges Leben, ja, und bezahlt mir die Seminare und ich gehe dahin und mache für euch da drin ein Jahr lang eine Doku und berichte euch dann ein Jahr lang, wie es dort ist. Das haben die aber abgelehnt und die haben mir auch geschrieben, dass sie es mir auf gar keinen Fall empfehlen würden und dass sie das nie unterstützen würden, weil die wüssten, ich würde nicht zurückkommen. Gut, bleibt bis zum Beweis des Gegenteils deine Aussage, dass das nicht so wäre. Ja, richtig. Nur dieses Risiko wollte die ARD natürlich dann nicht tragen. Ne? Verständlich. Weil wahrscheinlich dann meine Ängsten in meinem Umfeld oder so und dann gesagt hätten, okay, liebe ARD, was ist denn da jetzt los? Ja, ja, eben. Und also, deswegen haben die es halt nicht getan. Schade eigentlich. Boah, das ist ja eine krasse Idee, also ein ganzes Jahr zu verschwinden. Ja, also ich hätte es auch getan, weil, wie gesagt, ich halte mich dafür so stabil und dass mir da nichts passiert wäre. Und dann wäre ich dir in Düsseldorf, wobei ich selten in Düsseldorf bin, in der Fußgängerzone begegnet und du hättest mich über, wie heißt das Scheißdreck noch? Mein Gott. Dianetik aufgeklärt, genau. Ja, zum Beispiel. In Koblenz standen sie auch eine Weile. Inzwischen haben wir sie irgendwie vertrieben, ich finde keine mehr. Die standen immer am Zentralplatz, der ist gerade irgendwie riesengroße Baustelle, vielleicht sind sie deshalb weg. Wahnsinn, ein ganzes Jahr. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube schon, dass man dem nicht verfallen muss. Könnte ich mir jetzt für mich auch nicht vorstellen. Also ich bin auf einem katholischen Gymnasium gewesen. Hab dann mein Abitur gemacht, hab da ganz untypisch 10 Jahre anstatt 9 Jahre verbracht. Mhm. Und bin durchaus genau deshalb nicht mehr Mitglied in irgendeiner Kirche. Ich bin sehr streng katholisch erzogen. Mhm. Meine Familie kommt zur Hälfte aus Polen. Mhm. Das sollte eigentlich alles sagen. bei meinem Vater über dem Bett hängt der Papst. Oh. Und zwar der tote Papst. Oh, ja. Warum nicht der aktuelle? Vermutlich, weil er kein Pole ist. Ah, okay. Denn mein Vater ist gebürtiger Pole. Mhm. Und das war alles sehr, sehr religiös. Jetzt nicht in dem Sinne, dass... nicht wie wir das heute kennen, sehr fundamentalistisch. Also meine Eltern waren schon auf dem Boden der Demokratie und... Das war alles schon erträglich und es ist nicht sehr nach außen gedrungen, aber so ein 15-jähriger pubertierender Kerl, der einen Hass auf die Kirche hatte, konnte seine Eltern ganz problemlos gegen die Wand reden und wir hatten da ganz große Differenzen, was das betrifft. Das war auch mein erster Akt, als ich zu Hause ausgezogen bin, war zum Standesamt zu gehen und die 40 Mark damals auf den Tisch zu legen. Und, mhm. Das war es jetzt. Bin raus. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass man dem nicht verfallen muss, wenn man da genug Erfahrungen hat, beziehungsweise weiß, worauf man sich einlässt. Aber nichtsdestotrotz ein ganzes Jahr sich den Scheiß anhören. Da verblödet man doch aber irgendwann. Ja, das weiß ich nicht. Also das ist echt schwierig, ob man da verblödet. Also ich darf verraten, es wird einen Teil 3 geben. Yeah. Den wird es definitiv geben. Und zwar wird es einen Teil 3 geben, wo ich dann zum Auditing eingeladen werde. Den wird es definitiv geben. Allerdings nicht in Düsseldorf. den Witz geben. Und es wird wahrscheinlich dann darauf folgend noch einen vierten Teil geben, wo ich an einem Seminar teilnehmen darf. Ach du Scheiße. Aber mehr kann ich da jetzt einfach noch nicht verraten, weil es dann zu spooky vielleicht wird oder so. Spooky? Ja, spooky ist ein Fall für die Hoaxillas. Ja, richtig. Nee, Gottes Willen. Scientology. So. Jetzt gucke ich mal in meine Liste. Ich habe nämlich eine Liste, in der drin steht, was ich den Rio alles fragen möchte. Die Scientology-Nummer haben wir. Wie du dazu kamst, haben wir auch. Ah, jetzt steht da, hast du schon vorher podcastet? Die Frage haben wir inzwischen beantwortet. Mhm. Habe ich nicht. Hast du nicht. Aber wenn wir da vorher schon gepodcastet haben, was war denn dein Podcast-Einstieg? Was war denn der erste Podcast, an den du dich erinnerst? Das ist ganz einfach. Das war Chaos Radio, Folge Nummer, müsste ich jetzt nachgucken? Sekunde, ich gucke mal eben nach, weil ich will nichts Falsches sagen. Bin mir nämlich nicht mehr ganz sicher. Chaosradio.de. Ja. So, Chaos Radio. Ja, Chaos halt. So, da ist es, das Chaos Radio. Damals auf jeden Fall noch mit Holgi, ganz klar. Oh. Ja, und mit Konstanze Kurz auch. Und jetzt muss ich gucken, Holgi, Konstanze und mit Tim Pritlove. Die drei waren, glaube ich, zusammen oder ich vertue mich gerade, aber ich meine nicht. Das ist schon Lichtjahre her. Das ist ganz weit vor meiner Zeit. So, schauen wir einmal ganz kurz, weil ich habe ja hier so eine, die Annalen nennt sich das, passt auch gut zum Podcast. So, da ist sie. Es war der 29.03.2007. Teilnehmer, es war der Bundestrojaner. Teilnehmer waren Holger Klein als Moderator, Frank Rieger, Konstanze Kurz und Thorsten Schröder. Und es war um, muss korrigieren, es war der 28. um 22 Uhr. Das ist die Creme de la Creme. Ja, das war der erste Podcast, den ich damals gehört habe. Ja, das war der erste. Der war direkt prägend. Nee, der war noch nicht prägend. Nee, das habe ich da noch nicht so, da habe ich es noch nicht so ganz verstanden zu der Zeit. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt Radio und die sind im Radio eingeladen und sprechen halt im Radio. So, das hat mich jetzt noch nicht so umgehauen. Dann kam irgendwann, das war dann der 30.05.2007, da war nämlich Tim Pritlove im Chaos Radio. Da war der Moderator Jakob Kranz. Und dann kam ich auf Pritlove, aber nur wegen seiner Art und Weise, wie er dort gesprochen hat. Da habe ich ihn gesucht und habe mir gedacht, okay, dann guckst du da jetzt mal. Also der ist ja schon ein bisschen mysteriös unterwegs irgendwie. Ja, also ich fand es halt richtig, die Art und Weise, wie er gesprochen hat. Und habe mir gedacht, okay, den kennst du jetzt nicht, den suchst du jetzt mal im Netz. Und dann habe ich ihn gesucht und habe dann seine Projekte gefunden, habe Blinking Light gefunden und ja. Tim. Ja, der Tim klingt beim Reden immer so ein kleines bisschen, und dass das jetzt bitte falsch verstanden wird, so ein bisschen autistisch. Sehr abgeklärt, sehr monoton auf der einen Seite, ohne langweilig zu sein. Das kann man nicht erklären. Ja, es ist sehr schwierig. Er hat einen sehr, sehr besonderen Redestil. Ja. Was ihn so interessant gemacht hat, dass ich ihn gegoogelt habe. Also hier den Friedel und den Steini, die habe ich nicht gegoogelt. Okay. Und den Jakob Kranz auch nicht. Aber den habe ich halt gegoogelt und das war mein Glück. Den Holgi auch nicht. Den Holgi habe ich da auch noch nicht gegoogelt gehabt zu der Zeit. Nee, den habe ich ja später gegoogelt. Holgi. Ja, der Holgi ist jetzt nicht das Thema. Das war also dein erster Podcast. Ja, mein erster Podcast war der Nikolas. Die Elementarfragen. Tatsächlich sogar erst Teil 3 mit Herrn Flugbeil über Tschernobyl. Mhm. Fand ich nicht gut. Nicht? Nee. War für mich unhörbar, weil ich den Redestil von dem Herrn Flugbeil nicht mochte. Okay. Das war für mich nicht, aber das liegt wahrscheinlich an anderen Sachen. Mir nicht im Kopf geblieben, zugegebenermaßen. Ja. Den fand ich sehr faszinierend. Also ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich den gehört habe, war mir gerade im Umzug und eine neue Wohnung und ich habe das, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf, das muss per Twitter gewesen sein. Irgendwer hat irgendwas retweetet, weil das war gerade so die Zeit, in der ich mit Twitter angefangen habe, vor glaube ich, 2 Jahren. Waren das, ich weiß gar nicht mehr. Und ja, und dann kommt man von Hölzchen auf Stöckchen. Über den Nikolaus Sehmer kommt man dann auf den Tim Pritlove und die ganze Berliner Soße. Mhm. Das ist ein Berliner Podcast hin, da könnte man ja einen eigenen Blog machen. Mhm. Die Hörsuppe, Berliner Lokalausgabe. ja, und inzwischen bin ich bei, und das ist ja nun mit der Hörsuppe so, die ist ja eigentlich kein öffentliches Projekt. Sie ist ja eigentlich ein privates Projekt in dem Sinne, als dass ich das verblogge, was ich höre. Bin ich bei 60 Podcasts. 60 Podcasts. Ja, ja, klar. Ja, klar. Und das ist ja nur ein klitzekleiner Ausschnitt. Das ist ja noch lange nicht alles. Das ist genau das, was meine Aufmerksamkeit erregt hat. Und naja, das ist unfassbar viel. Das ist viel, was mich beeinflusst hat. Gerade auch, naja, schon die Elementarfragen. Obwohl sie gerade noch 9 Folgen hat, die ich als unglaublich guten Podcast empfinde. Der, glaube ich, auch ein guter Einstiegspodcast ist. Also, meine Frau, glaube ich, hat sich den angehört mit Holgi. Mhm. So, jetzt will ich jetzt nicht erzählen, dass meine Frau kleiner Holgi-Fan ist. Wer ist das nicht? Ich kenne ein paar. Das sind all die Leute, die den Holgi geblockt haben, nachdem sie ihm gefolgt sind. Echt? Ja, natürlich. Ach, du, der fängt sich eine Menge Trolle ein. Das wirst du auch wissen. Die hast du bestimmt auch. Ja, die habe ich auch, aber das ist okay. Das ist okay. Ich finde, das ist eigentlich die, ich will jetzt nicht sagen, die schönste Art der Anerkennung, aber wenn du es so weit geschafft hast, dass du getrollt wirst, ja, dann ist alles okay, dann bist du ja interessant und das ist schon okay. Scheiße, die Hörsuppe ist nicht interessant, ich werde nicht getrollt. Das kommt. Leute, trollt mich. Ach was. Ich kann das einmal im IRC für dich einstielen, wenn du magst. Nicht auf Freenode. Dann bitte irgendwo im F-Net, weil da bin ich zu Hause. Also im IEC-Net. Nee, F-Net heißt nicht mehr. Ach du Scheiße. Wie du siehst, ich bin ein alter IEC-ler eigentlich übrigens. Ich hocke seit 1996 im IEC. Nee, 95. Echt? Ja. In einem Kanal, der relativ legendär ist. Und zwar im deutschen Amiga-Kanal, Amiga Gear. Alter. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, klar. Ja? Ja, natürlich. Bist du auch schon mal von uns fies behandelt worden? Nein. Das nicht. Aber ich bin seit 99 bin ich auf DSL und war auch der erste in meiner Straße übrigens, der DSL hatte. 90? Ja, 99, weil ich bin der erste, der gewesen, der DSL bei uns hatte. Also ich komme ursprünglich eigentlich aus Gelsenkirchen. Ja. Weiß nicht, ob du das kennst, aber ich denke schon. Ja, das sind die Leute mit dem komischen Fußballverein. Ja, genau, mit dem ganz merkwürdigen. Und da komme ich ursprünglich her. Und ja, wie gesagt, da war ich ja der erste, der DSL hatte. Und habe mich dann auch fürs IRC interessiert und habe dann auch den Amiga-Channel mehrmals besucht. Aber auch nur, weil meine Liebe zu Amiga legendär ist. Amiga oder Amiga Gear? Das sind zwei unterschiedliche Kanäle. Es gab den Amiga-Kanal. Ja. Der aber englischsprachig war. Und dann gab es die deutsche Version, der hieß Amiga Gear, ein Board. Und dann, mir waren sehr unfreundlich zu vielen Leuten, die reinkamen. Und also, ja, das ist ja normal im IRC. Du bist also von den Kanalbetreibern getrollt worden. Ja, das ist aber auch normal. Aber das ist sich auch heute noch drin. Also, Moment, lass mich mal gerade gucken. Jo, ich bin noch drin. Ich gucke da alle paar Wochen mal rein, ob die alle noch leben. Und ich hab dann einen, ich eidel. Und zwar so im Quadrat. Und das ich eidel und zwar im Quadrat. Ja, IRC halt. Ah, sehr schön, sehr schön. IRC ist ja durchaus eine Stütze, wenn man Live-Podcasts macht. Wir kommen gerade übrigens fließend in den Bereich Live-Podcast. Ich war jetzt nicht beabsichtigt, aber ich sehe da eine unglaublich gute Möglichkeit, in das nächste Thema zu lenken. Mhm. IRC als Stütze oder als Schattenredaktion des Live-Podcasts. da hocken ja auch immer wieder wirklich fürchtlich viele Menschen drin. Also jetzt habe ich zwar bei den Geschichten, die du machst, immer nur so 30, 40 gesehen, wobei ich darauf tippe, dass es eher mehr ein Interface-Problem als ein Wollen-Problem war. Ja, es ist im Moment, es ist frickelig. Im Moment ist es frickelig, aber also im Schnitt sind es so zwischen 40 und 50 Menschen im IRC. Also schon mal, glaube ich, vier. Also schon viel. Also das finde ich auch selber immer erschreckend. 50 Leute googeln, wenn du was sagst, dann. das ist schon erschreckend. Also beim Toddialog mit Alec Empire, das war der erste, der auch live gegangen ist als Toddialog, da mussten wir den Channel auf Moderated setzen, weil das überhaupt nicht mehr handelbar war. Das war gar nicht mehr handelbar. Ja, klar. Also wäre der nicht moderated gewesen, dann wären wir da abgesoffen. Also der IRC ist super wichtig für einen Live-Podcast. Ohne geht's, würde ich jetzt behaupten, bei meinen Projekten gar nicht. Gar nicht? Nein, das würde gar nicht gehen. Weil das würde ja bedeuten, ich weiß alles. Okay. Und das kann ich ja nicht. Also das kann ich nicht leisten. Ja, ich kann nicht alles wissen. Das funktioniert einfach nicht. Das kann ich einfach nicht mehr leisten. Ja. Das kann der Toddialog nicht leisten. Nein, das kann der Toddialog überhaupt nicht leisten, alles zu wissen. Und da ist es super, super wichtig, den Chat dazu haben. Also ich wäre oft abgesoffen, wenn ich nicht die Leute im Chat gehabt hätte. 100%. Okay. Das hat aber dann schon eine neue Qualität. Also was ich am Live-Podcasting ja immer so faszinierend fand und nach wie vor finde, ist die Möglichkeit dieser kleinen Redaktion im Hinterhalt, die man nice to have und toll, dass man sie hat, oder auch Twitter, je nachdem. Mhm. Aber davon, krass dargestellt, davon abhängig zu sein, ist ja schon wieder neu. Also absolut, ich bin stellenweise, also ich kann das von heute sehr gut reproduzieren, weil ich mache mir sogar zwischenzeitlich, also die Shownotes kommen natürlich aus dem Chat, ja, das ist ein Trick. Und ein anderer Trick ist, dass die ganzen Themen, die Diskussion nimmt den Chatverlauf fast. Ja, also es gibt Gedenkanstöße, zum Beispiel hatten wir heute eben das Thema bei Nietzsche. Das ist ein sehr frisches Beispiel. Nietzsche sagt, dass Tiere immer nur im Jetzt leben und keine Erinnerungen hätten. Mhm. Ja. Und dann hat der Chat eben halt geschrieben, warum können Eichhörnchen dann überleben? Oh. Ja, das ist und hätte ich diesen Input eben halt nicht gehabt, dann wäre ich nie auf die Wurmtheorie gekommen, wo ein Wissenschaftler Würmer püriert hat und diese halt verfüttert hat und dann die gefütterten Würmer intelligenter waren als die Ursprungsrasse. Ja, total abgefahren. Der Chat stellt mir sowohl Shownotes, als auch, dass er wirklich mein Argumentationsschema sehr gut aufgreift. Kriegt man da jetzt schon fast eine Form des Podcastings, wo du nicht mehr Interviewer, sondern Moderator zwischen Publikum und Gast bist? Absolut, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Definitiv. Eigentlich, also ich würde jetzt behaupten, wir müssen es mal ausprobieren, wenn wir den Chat abstellen würden, dann hätten wir ein riesiges Problem. Ein riesengroßes. Wir hätten vor allem auch ein Zeitproblem, weil es viel, viel länger dauern würde, bis ich Sachen rausrecherchiert hätte nochmal im Nachhinein. Ja. Also brauche ich nur einen Link klicken, den überfliegen und wenn ich Glück habe, was in 90% der Fall ist, diskutiert der Chat den gepasteten Link und diskutiert den schon im Chat, sodass ich nur den Chat lesen muss. Faszinierend. Das heißt, dass ich die Quellen dann trotzdem noch kritisch überprüfe, wenn die halt ihren Bullshit da reinschreiben würden, dann würde ich immer noch sagen, nein, so kann es nicht sein, auch wenn der Chat es sagt. Das heißt nicht, dass ich dem bedingungslos glaube. Natürlich. Aber es regt einfach das Denken in dem Moment maximal in eine Richtung an. Oh. Muss man Notizen machen. Also ohne Chat wäre ich verloren. Das können wir definitiv festhalten. Jetzt gemacht. Wir haben eine neue Version, eine neue Form des Live-Podcastings. Letztendlich, indem der, wie ich eben sagte, indem der Podcaster, jetzt vielleicht nicht nur Medium zwischen Publikum und Interviewtem ist, sondern schon noch mehr. Klar. Aber wo das Publikum als dritter Mann mit drin sitzt. Richtig mit drin sitzt, ja. Nicht nur als willfährige Sklaven in der Schattenredaktion, die Google schneller bedienen können als du. Ja, es ist wirklich, also sehr, ich würde sagen, ja, so 80-90% des kreativen Inputs kommen absolut von da. Und von da leitet sich auch mein Frageschema wieder ab. Also wenn ich halt ein Interview führe, wo ich frage, dann leitet sich von da wirklich massiv mein Frageschema ab. Wird bei einem Live-Podcast natürlich auch schwer, wenn man gerade in Themen kommt, naja, zugegebenermaßen, wenn ich das Nietzsche-Ding hätte halten müssen, dann, naja, da wäre nicht viel übrig geblieben von mir. Ich habe immer so, bevor ich was mache, habe ich eine gewisse Grundahnung von dem, was ich aufgreifen möchte. Das ist ja schön. So, das ist schon mal gut. Gute Voraussetzung für einen Podcast. Das ist schon mal gut, ja. Aber das kannst du nicht von allen Dingen haben. Das geht einfach nicht. Das ist unmöglich. Wie willst du auch von allen Dingen eine gewisse Grundahnung haben? Und da gehe ich dann einfach ins kalte Wasser rein und gucke, wohin der Chat die Sache irgendwie treibt. Also das Interesse des Chats geht mir dann erstmal fast vor meinem eigenen Interesse. Ja. Und daran leite ich halt ab, wie es jetzt irgendwo weitergeht. Wenn der Chat nichts schreibt, dann weiß ich, okay, es gefällt, es ist alles okay, ich muss eigentlich nichts tun, sondern denjenigen ausreden lassen, mit dem ich spreche. Wenn der Chat halt schreibt, frag doch mal das und das, weil das und das würde mich interessieren, dann versuche ich das so schnell wie möglich aufzugreifen. Aber meistens löst der Chat das schon intern. Mhm. Ja? Und wenn der Chat das intern löst, ist das auch sehr schön, weil dann haben die meistens immer so schöne Beweise dafür oder ähnliches. Und die klicke ich dann einfach nur zusammen und rezitiere die und komme dann so wieder ins Gespräch rein. Okay. Das ist der ganze Trick, weil sonst, also als ich mit dem Exile-Surfer zum Beispiel gesprochen habe, 4 Stunden lang, ja, ich kannte ihn vorher, ich wusste, was er macht, aber ich wusste nicht, wie tief er was wo tut. Und die Fans vom Exile-Surfer wussten genau, was er wie wo tut. Und die hatten natürlich auch eine super Diskussion untereinander, ob das und das jetzt richtig gewesen ist. Da ging es um WikiLeaks, da ging es um Adrian Lamo, der den Peter Manning verraten hatte. Das haben die halt kontrovers diskutiert. Und so konnte ich halt dem auch, so konnte ich das nachvollziehen, ohne das erstmal fragen zu müssen und die Fragen dann wesentlich zielgerichteter noch einstreuen. Ein Auge darauf behalten. Also, wie gesagt, also Chats sind ja selbstverständlich inzwischen bei Live-Podcasts, aber dass das so Ausmaße gefunden hat, das ist mir jetzt nicht bewusst gewesen. Interessant. Live-Podcasts. Es gibt eine Tendenz zu einer Neuerung bei Live-Podcasts, mal abgesehen von Chats, die nicht neu sind, die Pinkelpause. Mhm. Lass uns eine machen. Ja, können wir gerne machen, das ist kein Problem. Ich brauche dringend eine. Das ist überhaupt kein Problem. Da kann ich hier direkt diesen Knopf... jetzt. Jetzt. Ja, Live-Podcasts. Ich habe da ja durchaus ein Augenmerk drauf. Ich finde sie sehr faszinierend. Ich habe einen großen Spaß dran, Live-Podcasts zu hören, auch wenn sie mir immer so ein bisschen die Vorfreude drauf nehmen, am Tag danach oder die Tage danach die Podcasts zu hören, die live gesendet wurden. Gerade wegen der Möglichkeit, nicht nur live dabei zu sein, wie das Ganze entsteht oder den Spaß zu haben, wenn mal gerade wieder was schief geht, das gehört ja auch dazu. Sondern gerade, weil man dran teilnehmen kann, weil man eventuell im Chat, im ERC oder welcher auch immer gerade angesagt ist, dran mitschrauben kann, dass man mithelfen kann, dass man auch Einwände bringen kann. Jetzt vielleicht nicht ganz so extrem wie bei dir. In den üblichen Xenim-Streams wird man aber nichtsdestotrotz gehört, gelesen. Wenn das, was man schreibt, Hand und Fuß hat, es sei denn natürlich, dass es mal wieder so einer der Chats ist, wo 150 Leute zusammensetzen, wie jetzt vermutlich, oh, morgen ist Not Safe for Work, ganz fürchtlich viele Leute mit ganz fürchtlich viel Rauschen dabei sitzen, dann ist das immer ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, das macht Live-Chats durchaus aus, weil man mitgestalten kann, wenn es nur sehr klein ist, je nach Podcast. Jetzt ist es nicht ganz so leicht, live zu senden. Man macht das nicht von zu Hause aus, man braucht eine Plattform. Einen Server, der das kann, hat nicht jeder. Ich hätte tendenziell ein. Ich bin Besitzer eines Servers, aber ich weiß ganz genau, dass wenn da 30 Leute dranhängen, ist Ende. Mhm. Und dann gibt es Plattformen wie Listen to My Radio. Es gibt, ich habe noch irgendwie einen im Kopf, aber ich habe es schon wieder vergessen, My Radio Stream. Mhm, und so. Genau, ja. Ja, genau. So, und dann gibt es den weltberühmten Xenim, der gefühlt die Hälfte der deutschen Podcast-Szene bei sich aufgenommen hat. Aber auch nur gefühlt, es ist tatsächlich deutlich weniger. Es ist irgendwie so ein dreckiges Dutzend, das da sendet. Niemand weiß so ganz genau, wie komme ich da hin, was muss ich tun, um da zu senden. Ich glaube, das ist eine relativ abgeschlossene, private Geschichte. Und du sendest seit gefühlten 2 Wochen auf Möb.org. Ich bin überlegen, ob es 2 Wochen sind. Es können noch mehr sein. Ich weiß es gar nicht mehr. Wie gesagt, Zeit habe ich ja total verloren eigentlich, den Gedanken an Zeit. Aber ja, es ist richtig. Es ist Möb.org. Möb.org. Möb.org ist, versteht das bitte nicht falsch, wenn ich auf Möb.org gehe, fühle ich mich so ein bisschen in die 90er Jahre versetzt zuerst. Mhm. Weil vieles bewegt sich. Mhm. Aber durchaus zu Recht. Da laufen Titel durch. Ich sehe, Moment, gerade läuft. Nee. Ich hoffe nicht. Da läuft Theatralia, aber vielleicht liegt es am Cache. Das liegt am Cache. Okay. Das sagt mir immer noch, dass Theatralia läuft. Naja, aber es ist eine Live-Podcasting-Plattform oder eine Live-Sende-Plattform, richtig? Absolut. Hast du mich immer ganz schön sitzen lassen? Ich habe gedacht, du bringst noch einen Satz mit. Aber mehr tut es auch nicht. Also das heißt, es ist eine Sendeplattform, wo jeder, von dem du denkst, dass er das tun sollte, der das darf, seinen Podcast ausstrahlen kann. Aber es ist keine Podcasting-Plattform in dem Sinne wie zusätzliche Geschichten, Archiv, Podcast vorstellen. Das machen die Leute mit ihren Blogs weiterhin selber. Ja, um dich da nicht im Regen stehen zu lassen. Na, also noch jetzt aktuell ist es eine Streaming-Plattform, wo jeder, der Content hat, streamen kann. Bis jetzt noch zu Zeiten, die er sich fast selbst aussuchen kann. Mhm. Wobei ja jetzt schon einige beliebte Uhrzeiten weg sind. Ja, ich sehe es immer die kurz nach der Tagesschau. Ja, zum Beispiel. Also das ist halt so, dass wir versuchen wollen, das ist das Ziel, was wir haben, so viele Podcaster wie möglich, also auch sowohl bekannt als auch unbekannt, auf diese Plattform eben halt zu bekommen und denen eine Bühne bieten zu können. Mhm. Ohne Profit. Also wir haben jetzt ich hatte ja die Diskussion mit, jetzt muss ich einmal kurz spicken, weil ich meinen Namen so schlecht merken kann. Genau, mit dem Herrn Patrick Breitenbach. Okay. Da hatte ich ja nur kurz angeregt, also die werden auch senden auf Möb.org. Och. Das haben wir jetzt gerade in der Diskussion. Also er diskutiert es gerade mit dem schlechtes Namensgedächtnis. Nils, kann das sein? Heißt der Nils sein Mitpodcaster? Ich weiß es gerade nicht mehr. Nils heißt er. Mhm. Mhm. Also die diskutieren es gerade aus und die sind jetzt auch so in einer Schlussphase. Das heißt, ich darf jetzt schon mal hier so ganz vollmundig leaken, weil ich davon ausgehe, dass es wirklich so sein wird, nach dem Kontakt, den wir jetzt hatten. Ja, die werden auch auf Möb.org senden. Ja, yeah, mehr Live-Podcast. Das ist eben das Ziel, weil es ist tierisch, tierisch schwer, live zu podcasten. Das ist nicht einfach. Das ist nicht mal eben hier, ich melde mich dabei Listen to My Lustig Radio an und podcaste dann hier live. Das ist nicht so. Ich habe es selber erlebt. Das ist grauenhaft. Und du bist nicht Herr des Streams. Und wir können bei Möb.org, vielleicht mal ganz kurz, wer Möb.org überhaupt ist. Das wäre die nächste Frage gewesen. Oh, du hast gerade Bad Audio. Oh, immer noch? Ja. Jesus Christ. Irgendwas am Headset verändert? Nein. Möb. Du klingst viel weiter weg als gerade. Ich tue das Mikro mal näher dran. Mikro. Mm-mm, du klingst ganz anders als gerade. Oh, verdammte Hacke. Hm. I didn't do anything. Skype, was machst du mit mir? Warte mal. Möb-Möb ist halt einfach erstmal zu den Personen vielleicht dabei auch. Die Person ist einmal der Why We Fight. Ja? Mhm. Entweder WWF dann auch abgekürzt von whywefight.net. Und den habe ich hier im IRC kennengelernt und danach haben wir uns in Frankfurt getroffen bei der Occupy-Demo, haben uns dann halt unterhalten und da hatten wir noch auf dem Anon-Radio kurzzeitig gestreamt, wo ich dann aber gesagt habe, ja, das war auch noch kurz dabei, wo ich dann gesagt habe, ja, nee, komm, Anon-Radio, das ist vielleicht eine schöne Sache, aber das Problem ist, dass das kann ich nicht machen. Also für ein Alec Empire war es super auf dem Anon-Radio. Ja, das war genial, das war gut und das war auch für die Sache total erträglich. Aber ich kann jetzt nicht mit dem Holgi, ja, auf dem Anon-Radio zum Beispiel gehen, wenn ich das wollte. Das wird nicht gehen, das kann ich nicht machen. Ja, vor allem die Seite ist halt meiner Meinung nach, die ist nicht hübsch, sondern die ist einfach, die ist halt Anon, ja, die ist Anonymous. Und das kann ich nicht. Also vom Design her kann ich das nicht, weil das verschreckt auch im Zweifel die Hörer. Also wir haben ja auch normale Hörer. Wir haben viele Anons, die mithören. Gar keine Frage. Und das ist auch alles super cool. Und ich bin auch super dankbar, dass das mit dem Alec Empire geklappt hat. Und dass sie die Maschinen rangekarrt haben. Alles total geil. Aber ich kann halt nicht auf einer Plattform streamen, die komplett anonymous ist. Das kann ich nicht machen. Ich kann auch keinen klargestellt, wo ich halt sage, okay, ich vertrete die absolute Parteilosigkeit. Und dann kann ich einfach nicht auf den Anon-Stream gehen. Das geht leider nicht. Okay. Ich bin dankbar, dass ich die Architektur nutzen durfte. Das war total super. Aber es geht halt leider nicht. Wir haben uns auch nicht im Schlechten getrennt oder irgendwas. Und aber es hat einfach die Sache so weit nicht tragen können. Mhm. Ja. Ja gut, spätestens jetzt mit deinen 37 Podcasts. Ja, das vermutlich auch eng werden. Das wäre dann von den Personen, mit denen ich gesprochen hätte, wäre das dann irgendwo und auch für das Publikum ein bisschen blöd gewesen. Mhm. Das hätte so die gewisse Befangenheit gehabt oder ähnliches. Und das wollte ich nicht. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir sagen, nö, wir machen es anders. Ja, ich will nicht, dass ihr eure Seite ändert oder irgendwas. Lasst alles so, wie es ist. Das ist alles cool. Macht euer Ding, alles gut. Und dann kam halt der Kollege Why We Fight, ja, ich sag jetzt mal einfach WWF, weil mir Why We Fight so lang ist, und hat gesagt, pass auf, ich hätte da eine Idee, du könntest bei mir dann da nach Möglichkeit streamen, ich weiß aber noch nicht wie. Ja. Mhm. Nee, gar nicht, war andersrum, nein, gar nicht, war, das stimmt gar nicht. Ich habe ihn gefragt, ob er mir helfen könnte beim Streamen. Ich weiß aber nicht mehr, wie es genau war. Und er hat gesagt, jo, was brauchst du denn? Da habe ich gesagt, ja, ich würde gerne so und so, aber da bin ich halt selber nicht affin. Habe gesagt, wie würde man es denn machen? Und dann hat er einen Icecast installiert auf seiner Maschine. Mhm. Und die haben wir dann eingefahren und dann irgendwann hat er gesagt, ja, pass auf, das ist eine geile Sache. Das sind Listener, du hast Content. Dann haben wir mitten in der Nacht hier mein WordPress einmal hochgeladen und hatten Spaß mit dem Provider und haben ein Backend gekillt und alles total lustig. Ja, also mein Provider ist die coolste Sau auf der Welt. Der hat nämlich mal beschlossen, mein komplettes Backend auf 644 mit Zugriffsrechten zu setzen. Ja, auch alle Feeds. Ja. Und dann habe ich angerufen und gesagt, hör mal, wie sieht's denn aus? Machst mal wieder 755 drauf? Dann sagt er, ja, nee, machen wir hier nicht. Da sage ich, ja, aber da kann ja keiner mehr zugreifen. 644 ist die einzige richtige Lösung. Bei uns gibt es nichts anderes. So. Da sage ich, ja, dann ist natürlich blöd. Da muss ich das per Hand alles machen. Da habe ich dann per Hand mit dem WWF dann zusammen alles wieder auf 755 gesetzt, was halt hingehört. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann hat er halt den Icecast hochgeladen und dann irgendwann hat er die Lizenz für diese Optik, die wir da gerade fahren, gekauft. Mhm. Ja, also für die Möb-Möb-Optik. Es ist seine Domain. Möb-Möb ist seine Domain. Er hat die Lizenz dafür gekauft und wir beide sind gleichberechtigte Partner, was diese Plattform angeht. Okay. Ja, also es ist unser Projekt, unsere Seite und wollen eben mit Möb-Möb den Podcast dann die Möglichkeit geben, egal welchem auch, ja, also natürlich mit Einschränkungen, wenn die NPD jetzt einen Podcast machen würde, wobei ich das schon wieder so abgefahren fände, das würde ich mir sogar einmal anhören, glaube ich. Genau einmal. Ich habe hier eine Notiz in meinem Sheet, ja. Die ist, würdest du etwas ablehnen, wenn es dir geschmacklich nicht gefällt, Klammer auf, Nazi-Scheiße etc. wird natürlich abgelehnt, Klammer zu. Ja, okay, sonst würde ich nichts ablehnen, glaube ich. Also außer jetzt würde ich die, alles das, Na, mit meinem Gedankengut passt auch wieder nicht. Alles das, wo ich sage, das geht nicht, weil ich einfach die Meinung nicht halten kann, weil ich stehe ja auch irgendwo beim Möb Möb mit meinem Namen dabei. Ja, ja, natürlich. Und natürlich auch der WWF, der mit seinem Namen dabei steht. Und wir können keine Nazi-Propaganda dort irgendwie gewähren lassen. Natürlich nicht. Also, das geht nicht. Aber ansonsten wertneutral. Also wenn da jetzt einer über Heimatmusik einen Podcast machen würde, ja bitte, von mir aus. Ja, das ist mir ja egal. Ja, wäre es mir auch. Ich würde es nur nicht verbloggen. Eben, genau. Ich muss ja auch nicht zuhören, während da einer die Heimatmelodie podcastet. Um Gottes Willen, ja, natürlich nicht. Nee, aber ich glaube, das wird jeder wissen, was du meinst. Also, das ist klar. Es gibt ein paar Grenzen, die setzt sich jeder selber persönlich. Das wäre, wenn ich sowas machen würde, ganz klar Nazi-Schiss. Wobei, selbst die würde ich, also ich würde jetzt bei Klargestellt zum Beispiel die NPD als Call-In auf jeden Fall reinholen. Das würde ich machen. Boah, gut. Das würde ich tun, da hätte ich jetzt kein Problem. Ich hätte nur ein Problem, wenn er von der NPD sagen würde, ey, lass uns doch einen wöchentlichen NPD-Podcast machen. Ja, das wär Einsammeln der Opfer. Also, genau. Wobei das verdammt lustig wäre eigentlich. Ja, weiß nicht. Das ist ein Kind den Lolli wegnehmen, das ist einfach. Ja, das ist einfach, das stimmt. Ja. Scientology? Was als Plattform? Dürften die bei dir senden? Auf gar keinen Fall. weil die stehen ja auch nicht, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich komplett konform gegenüber sämtlichen Regeln verhalte oder so, das will ich ja gar nicht sagen. Aber Scientology steht so weit von allem Menschenrechtlichen vor allem auch weg. Ja? Also für mich ist kein Unterschied, ob da jetzt die NSDAP-AO, die es ja in den USA gibt, ja, sendet, oder Scientology. Das ist für mich kein Unterschied. Das ist für mich der gleiche Nazi-Verein. Das ist der absolute Faschismus in der Tüte. Nein, das geht gar nicht. Das würde aus religiösen, fundamentalistischen Gründen, ich würde auch nicht Al-Qaida oder so irgendwie senden lassen. Nein, nein. Die katholische Kirche? Durch wen vertreten? Naja, ich bin Reinhard Felzer, den Trierer Weihbischof. Ich habe jetzt gerade den Namen verlegt. Könnten die machen, weil mir das egal wieder wäre. Das wäre mir egal. Okay. Weil ist ja eine, die katholische Kirche ist ja schon, ich würde jetzt nicht sagen, die ist ein Non-Profit, aber. Ja, würde ich auch nicht. Nein, das würde ich jetzt nicht sagen, aber die ist halt less Profit als Scientology und die sehe ich nicht als gefährlich an. Aha. Weißt du, wenn ich jetzt sage, die katholische Kirche ist scheiße, ja, dann kommt bei mir nicht der Weihbischof aus Hasse nicht gehört zu Hause vorbei und lauert mir da vor der Tür auf. Wenn ich aber jetzt sage, Scientology ist scheiße und die bekämpfe ich, dann bin ich nach den Statuten von Scientology eine Unperson und bin dem, ich vergesse es immer wieder, wie heißt denn dieser Act? Muss ich nachreichen, es fällt mir bestimmt gleich ein. Auf jeden Fall bin ich dann halt einer gewissen Statute ausgeliefert. Und dieser Stadt, siehst du, da hätte ich den Chat, da könnte ich dir sofort das Wort sagen. Ja, das ist es nämlich. Genau das sind die Situationen, aber ich schaue jetzt nochmal rein. Scientology Unperson. Da gibt es nämlich ein wunderschönes Wort, für was Scientology benutzt. Nee, die nutzen nicht vogelfrei. Naja, die haben da ein echtes Wort für. Ah, sagen die doch seit neuesten Unperson? Das stimmt aber nicht. Auch nicht Free Information. Irgendwie Scientology Kritiker Vogelfrei. Fair Game heißt es. Freiwild. Fair Game Policy. Und das würde direkt passieren. Also, das bist du doch hier jetzt. Ja, bin ich. Ich bin offiziell in der Fair Game. Das ist gar keine Frage. Ja, ich bin offiziell Fair Gamed. Ich habe schriftlich bekommen, dass ich Fair Gamed bin. Und zwar hat man mir schriftlich zugestellt den Passus aus Hubbards Buch, wo halt über diese Person gesprochen wird. Und dieses Zitat habe ich per Einwurfbrief nach Hause bekommen. Also lustig übrigens, nicht ich, sondern der, dessen Adresse angegeben ist. Das verstehe ich. Wenn du, ja, eine lange Geschichte. Wenn du den halt suchst, anders, ich möchte den ja da nicht irgendwie ans Messer liefern. Okay. Die Domain ist registriert. Ah, okay. Auf jemanden, den es gibt. Jemand bei Freiheld, den gibt es auch, der existiert. Und der weiß auch, was ich tue dabei, wenn ich solche Sachen eben tue. Und der hat mich dann eben benachrichtigt, dass man sich jetzt gemeldet hätte. Und eben gesagt hat, dass er jetzt fairgamed ist. Und ich habe gesagt, ja, dann bist du jetzt fairgamed, aber das wusstest du ja vorher. Und dann haben wir halt kurz gelacht und dann war gut. Aber spätestens, wenn Scientology die Macht hier in Deutschland übernommen hat, dann habt ihr ein Problem. Das wird aber nie passieren. Ja, natürlich nicht. Dafür werden wir sorgen. Richtig. Also da mache ich mir jetzt keine Sorgen gerade. Aber das ist eben der Unterschied. Also bei der katholischen Kirche, ne, die werden mich nicht fair game. Nee, das natürlich nicht, weil das ja eine sehr, wie sagt man's? Scientology hat hier kein Standing in Deutschland, ganz klar. Die können dir nicht viel mehr als einen Brief in den Briefkasten schmeißen. Oder dich in den Selbstmord zwingen, wie schon zweimal passiert. Natürlich, um Gottes Willen, klar. Selbstverständlich. Aber dafür muss man dann aber auch offen sein. Ja, klar. Also, dafür muss man auch angreifbar sein. Also, ja, natürlich. Wenn du sagst, du kannst ein Jahr bei Scientology leben und dann eine Reportage drüber machen, gehe ich mal davon aus, dass du von denen nicht in den Selbstmord getrieben werden kannst. Nein, da gehe ich jetzt auch von aus. Hoffe ich jetzt jedenfalls mal, weil ich will schon noch den anderen Podcast machen. Ja, bitte. Die katholische Kirche, die hat mehr Zeit. Scientology ist sehr eilig. Scientology hat keine 2000 Jahre Geschichte hinter sich und die katholische Kirche, naja, die wartet halt, wenn es sein muss, nochmal 500 Jahre länger. Natürlich auf dich, weil du bist ja nur ein kleiner Wurm. Genau. Und insofern interessiert sich die katholische oder überhaupt irgendeine christliche Kirche einfach nicht für dich. Das genau. Und deswegen kann ich damit super leben. Die können von mir aus da auch... Verstehe, was du meinst. Weil es wird ja auch niemand, also wenn mich jetzt jemand fragen würde, warum sendet die katholische Kirche ihren Kirchentag auf Möb-Möb, dann würde ich sagen, ja... Wow. Ich würde sagen, weil die es können. Ja? Das tue ich direkt verbloggen. Ja, das, ja, die katholische Kirche. Katholischer Kirchentag auf Möb-Möb. Ja, das... Presented das, by Riot Burns. Ja, das wär okay. Ja? Also ich würde es jetzt nie anbieten. Ich würde jetzt nicht hier irgendwo hinrennen und sagen, pass auf, mach. Aber ich hätte da kein Problem mit. Also mir wäre es scheißegal. Ja? Ich würde dann, wenn es soweit ist, vielleicht nochmal entscheiden, was für ein Programm die da fahren wollen. Weil ich lehne Kirche und Religion grundsätzlich erstmal ab. Ja? Das lehne ich komplett ab. Das weiß ich ganz weit von mir. Und das ist für mich auch keine Basis für eine Diskussion. Wenn jetzt aber ein offener Pastor oder Pfarrer, ja, sowohl evangelisch als auch katholisch. Und die gibt's. Die gibt's. Und wenn die sich treffen würden und würden sagen, passt auf, Alter, wir wollen hier einen Dialog beidseitig anstreben, um miteinander halt zu diskutieren. Ja. Da würde ich sagen, ja, macht, das ist mir egal. Ja. Könnt auch Kirchliches mit einbringen, das ist mir egal. Aber wenn jetzt die katholische Kirche da ihre Live-Session abziehen würde, die dann halt wirklich schwer geprägt ist von weiß ich nicht was. Ja? Von Heimischer Messer. Ja, irgendwie ja schon. Würde ich halt sagen, nee, muss ich nicht haben, aber erstmal grundsätzlich von mir aus. Da würde ich es mir anhören und wenn ich dann feststelle, dass sie total verbohrte Fundamentalisten sind, auf ihre Art und Weise, da würde ich sagen, nö. Nö. Ja, nee. Wenn du die zwei offenen Pfarrer evangelisch-katholisch findest hier in Deutschland, es gibt sie, dann also würde ich mir das vielleicht sogar anhören. Also einen kenne ich wirklich, der den einen. Ja, also den einen kenne ich. Den einen habe ich zumindest selber live erlebt. Den habe ich selber live erlebt, weil der hat schon, wann war das? 1990 war das. Es gibt sie. Selbst ich kenne sie. Also das finde ich immer wieder faszinierend, fast bis gruselig, dass es in diesen beiden Kirchen, sowohl in der großen evangelischen, ich kenne mich da nicht aus, wie sie exakt heißt, als auch in der römisch-katholischen, gibt es sehr viele offene Menschen. Und ich verstehe bis heute nicht, was sie da tun. Aber naja, gut. Ja gut, du darfst halt, also wenn ich sage, ich lehne Religion ab, dann meine ich damit auch nicht, dass sich die Religion kann nichts dafür. Ja? Ich würde sogar jetzt mal sagen, wenn es einen Gott gibt, kann er nichts dafür. Ja? Gott kann einfach nichts dafür. So, und ich glaube, dass jeder kann tun und lassen, was er möchte. Jeder kann auch glauben, woran er möchte. Ja, ob du jetzt an einen intergalaktischen Herrscher glaubst, so wie Scientology es tut, oder an eine achtarmige, wie die Hinduisten es tun, das ist mir alles egal. Die sollen mich nur damit in Ruhe lassen. Ja. Ja, mehr nicht. Die sollen mich einfach nur mit der Scheiße in Ruhe lassen. Aber das geht ja nicht. Genau, das geht nicht, weil dann funktioniert das System nicht mehr. Es funktioniert ja nicht. Also spätestens, wenn ich am Karfreitag nicht in die Disse gehen kann, was ich natürlich nicht tue, weil ich viel zu alt dafür bin, dann berührt mich ja der Katholizismus in dem Fall. Also das rheinland-pfälzische Feiertagsgesetz sagt ganz klar, an Tagen vor hohen Feiertagen darf nicht getanzt werden. Ja, das ist natürlich total beschissen. Das ist auch total mittelalterlich. Aber ich komme da nicht weg. Also ich kann der Religion nicht aus dem Weg gehen. Das geht einfach nicht. Ja, aber das ist noch was anderes, als wenn du halt Entschuldigung. Ja. Als wenn du vollgeschwafelt wirst. An der Haustür auch noch missioniert. Ja. Das geht halt nicht. Und das will ich eben nicht. Und das widerspricht sich eben mit meinem Grundsatz vom freiheitlichen Denken. Ich lasse jedem sein freies Denken, solange er mich mit seinem Denken nicht voll sülzt dabei. Also das will ich halt nicht hören. Ja? Von mir aus kann auch jeder an irgendwelche Nazi-Flugscheiben glauben, aber der soll mich damit in Ruhe lassen. Reichsflugscheiben. Ja, die guten Reichsflugscheiben. Da kann jeder dran glauben. Ja? Von mir aus können die auch an ein Gesicht auf dem Mars glauben. Der soll mich damit nur in Ruhe lassen. Natürlich gibt es ein Gesicht auf dem Mars. Ja, auf jeden Fall. Und es gibt auch, ich habe Kartoffelchips, die sehen aus wie Elvis. Also, echt? Ja. Cool. Darf ich sie abkaufen? Kein Problem. Ich werde die mit Haarspray einsprühen, damit die sich länger halten. Geil. Und dann kannst du einen haben. Oder Arschlöcher, die wie Jesus aussehen. Ja. Hundeärsche. Hundeärsche, richtig, richtig, richtig. Wir schweifen ab. Ja. Merkst du was? Ja, ein bisschen. Möb. Ich guck mal kurz auf meine Liste. Möb. Wir haben auch schon. Okay, ich muss gestehen, ich bin am Ende meiner Liste angekommen. Wow. Wow. Und dabei gibt es bestimmt noch 2 bis 3,5 Millionen Fragen. Gibt es irgendwelche technischen Anforderungen, um beim Möb mitzumachen, außer dem, was ich jetzt hier habe? Ich habe ein Headset und einen Rechner und eine DSL-Leitung. Also, du brauchst ein 1000er DSL, reicht auf jeden Fall. Also das kann ich jedem eigentlich soweit garantieren. 1000er DSL reicht. Du brauchst ein Skype, wobei wir jetzt auf unseren eigenen Mumble-Server gerade am Basteln sind. Ich habe es schon installiert gehabt, weil ich dachte, dass wir heute Abend über Mumble reden. Ja, also wir haben es noch nicht ganz am Laufen, den eigenen Server. Da sind wir gerade dran am Knuspern. Ist auch nicht so einfach. Aber auch das ist das Schöne. Damit muss sich keiner auseinandersetzen, der bei uns streamen möchte. Ja. Mhm. Du hast halt nur Einwahldaten, Benutzername, Passwort und das war's. That's it. Mhm. Und ansonsten brauchst du halt einen Client zum Stream. Wenn du auf dem Mac bist, ist es sehr einfach. Da hast du nämlich nur einen Nicecast. Okay. Das ist auch der Witz überhaupt. Das ist der Witz überhaupt. Da könnte ich stundenlang mich darüber kaputt lachen, weil das so absurd ist. Du hast die geilste Podcast-Maschine der Welt vor dir. Ja? Den geilsten Rechner für kreatives Arbeiten und dann hast du einen verfickten Streaming-Client namens Nicecast. Mehr gibt es nicht. Du hast fast keine Einstellmöglichkeiten in diesem Höllending. Es ist die Hölle. Es hat eine hässliche Benutzeroberfläche. Es ist nicht intuitiv. Es schmiert manchmal aus unerfindlichen Gründen ab. Es gibt jetzt seit neuestem ein Patch. Und das ist einfach nur zum Kotzen, weil nach dem Patch machst du erstmal ein Rollback, weil es nur schlimmer wird. Das Ding sagt einfach, pass auf, ich wechsle die Source, nämlich von iTunes auf den Stream und dann haut er da einfach ein Ende zwischen. Der sagt einfach so, jetzt ist Ende und alle müssen neu reconnecten. Da ist es zum Kotzen. Also ich werde jetzt wirklich auf meinem MacBook, wenn das so weitergeht, werde ich ein Windows installieren, weil dafür gibt es nämlich viel mehr Streaming-Clients und dann läuft hier auf meinem Windows die Maschine zum Streamen und auf dem Mac läuft dann der Rest. Ja? Und dann werde ich das so nebeneinander stellen, werde dann das Windows neben meinem Mac Mini stellen, damit die beiden sich Auge in Auge sein können, weil das einfach zum Kotzen ist. Ja? Es ist zum Kotzen, es ist lächerlich, es ist unglaublich. Du kommst nicht raus mit deiner Mac-Kiste, kommst du nicht vernünftig rausgestreamt, außer du benutzt dieses sektenhafte Scheiß-Icecast, Nicecast. Ja. Rio, du bist derart am Fluchen, dass Skype gerade vollkommen durchdreht. Echt? Du kommst in extreme Fragmenten gerade rüber. Oh, diese schöne Verschwörungstheorie. Zu viele Flüche? Mhm. Da würde die Leiter runtergesetzt. Ich höre dich echt nur ganz fragmentiert. Aha, ist besser was? Jetzt? Ja, es wird etwas besser. Ja. Ich höre dich hervorragend. Okay, jetzt wird es bei dir auch besser. Wo du gerade so schön rantest, kennst du die Lina Madita? Ja. Die kann das auch. Das hat mich jetzt gerade so ein bisschen an sie erinnert. Ja, es ist halt traurig. Die hat vor ein paar Tagen über, naja, vor ein paar Tagen ist gelogen, das ist schon ein paar Wochen her, glaube ich, über das iPad gerantet und das war ungefähr genau das, was du jetzt gerade getan hast, so von der Qualität her, allerdings irgendwie eine Viertelstunde oder 20 Minuten lang. Ja, ich könnte jetzt auch bestimmt, also aus dem Stegreif, könnte ich bestimmt eine Stunde über Nicecast mich aufregen. Ja, das könnte ich ganz locker schaffen, weil mich das einfach fertig macht, dieses Programm. Ja? Und dann schaut es noch so ganz dreist unten aus dem Dock halt raus und hüpft dabei, während es dann irgendwie sich beendet. Und es hüpft, während es sich beendet. Ja? Und ich habe nichts, auch nichts an. Es ist alleine die Tatsache, dass du nicht findest, wo du den scheiß Server konfigurierst, dass du erstmal das halbe Internet absuchen musst nach der scheiß Server-Config. Das ist ein Elend, dieses Programm. Ich kann das nicht mehr sehen. Ja? Ich habe jetzt sogar schon unten ein kleines Post-it auf meinen Dock geklebt, damit ich das Icon nicht mehr sehen muss. Okay. Es geht nicht, es macht mich fertig. Ja, auf jeden Fall braucht man halt einen Icecast auf dem Mac. Das ist das Einzige, was funktioniert. Das einen in den Wahnsinn treibt. Aber das Einzige, was es eben halt gibt. Da hat auch übrigens der Tim Pritlove einen sehr schönen Vortrag gehalten, auch zum Thema, wie mache ich Live-Podcasts im Sinngemäßen. Ja. Und da hat er dann auch in seiner Chart hat er geschrieben, ich nutze Nicecast. Es gibt auch nichts anderes. Es hat sehr wenig Möglichkeiten, man kann wenig einstellen, es wird auch nicht weiter supported. Ja, also auch da, also darunter leidet jeder Mac-User, der streamen möchte. Ja. Unter Windows gibt es 1.835.000 Clients. Ja. Ich empfehle jetzt an der Stelle Linux. Da gibt es wahrscheinlich auch 1 Million Stück, aber unter Windows gibt es, mit Winamp gibt es die Möglichkeit, ein sehr schönes Plugin, und zwar Shoutcast ist es. Das funktioniert hervorragend. Ja, mehr braucht man gar nicht. Also es muss schon ein Headset von einer gewissen Qualität sein, beziehungsweise ein gutes Audio-Setup. Ist schon für erschwingliche, also 50 Euro kann man schon relativ gut den Stream, das geht. Für 50 Euro kriegst du ein gutes Stream-Setup-Headset, das ist okay. Okay. Ich höre übrigens so im Hintergrund eine kleine Brummschleife, aber die ignorieren wir jetzt einfach mal. Echt, ist da eine? Ja, irgendwie, aber nicht so schlimm wie vorher. Es ist eine andere. Okay, eine andere Brummschleife. Die andere Brummschleife. Die andere Brummschleife. ja, was haben wir denn noch für Themen? Ich glaube, wir sind, also ich für meinen Teil, habe zwar wahrscheinlich noch 2 Millionen Fragen, spätestens morgen früh, wenn ich aufwache, fallen die mir wieder alle ein. Aber so für den Abend fallen mir jetzt mal gerade keine mehr ein. Du hast übrigens nicht die 3 häufigsten Hörerfragen gestellt oder Hörerinnenfragen. Hörerinnenfragen? Oh, okay. Pass mal auf. Ich hätte noch eine Frage. Was sind eigentlich die 3 häufigsten Hörerinnenfragen? Na, ich weiß ja nicht, ob es immer Hörerinnen sind, aber also die 3 häufigsten Hörerfragen. Also Frage 1 ist, machst du das hauptberuflich? Ist Frage 1. Das ist so die ich so täglich, also 15 bis 20 E-Mails in dieser Richtung kriege, ob ich es hauptberuflich mache. Die Antwort ist nein, mache ich nicht. Ich habe noch eine normale Erwerbstätigkeit, der ich nachgehe. Wann ich das mache? Das mache ich täglich von 10 bis 20 Uhr, um genau zu sein. Hostia. Ja, da habe ich eine normale Erwerbstätigkeit von 10 bis 20 Uhr. Jeden Tag übrigens. Was ist das? Das darf ich aus... Ich habe es bei Holgi kurz erwähnt, was ich so ungefähr mache. I remember. Ja. Also okay. Ich mache irgendwas mit Führungskraft in Einarbeit. Einer was? In Einarbeit. Ach, in Einarbeit. Ja, ich werde eingearbeitet zu einer, zu einem gewissen Führungskraftgebiet. Aber hoffentlich nicht bei Scientology. Nein. Nein. Okay, ja. Wollen wir gar nicht weiter drauf eingehen. Frage 2 ist, ach ja, genau, Frage 2 oder Unterstellung 2, das geht immer so Hand in Hand, ist, verdient man damit richtig viel Geld? Oder andersrum die Unterstellung, du musst ja schweinereich sein aufgrund dessen, was du halt tust. Ja, natürlich. Nein, auch nicht. Ja, ich muss sagen, Flatter trägt sich gut, das ist auch eine schöne Sache und ich mag es auch, geflattert zu werden, das ist auch alles geil und ich kann mich da jetzt auch nicht beschweren, weil ich finde, selbst wenn ich nur 5 Euro am Ende des Monats auf dem Flatter-Konto hätte, ja, dann sind das 5 Euro, die gemessen an dem, was wir halt tun, ja, es ist nicht kostendeckend und du darfst es auch nicht in Stunden umrechnen. Nein. Aber 5 Euro ist so wahnsinnig viel für etwas, was du halt tust, was dir Freude macht, was anderen Freude macht und dafür dann so ein Firmware, das ist grundsätzlich okay. Ja. Über die Flatter-Bilanzen möchte ich so natürlich nicht sprechen, aber es ist okay, aber man wird damit nicht reich. Das ist kein vierstelliger Betrag. Ja, Tim. Ja. Aber das ist auch okay, weil er lebt ja davon. Aber ich muss davon auch nicht leben. Genau. Das ist okay. Wenn ich davon jetzt leben müsste, dann würde ich das System auch etwas anders angehen. Ja, natürlich. Ist auch der Grund, weshalb es auf der Hörsuppe keinen Flatter-Button gibt. Also, ja, aber der fehlt. Ich würde ja schon gerne mal so flattern. Ja, verstehe ich. Ich kann es nachvollziehen. Und ich bin auch immer wieder versucht, das zu tun. Nicht, weil auf die 3, 4, 5, 10, 20 Euro ankäme im Monat. Der Server steht da. Den habe ich seit 1000 Jahren. Und da laufen auch andere Dinge drauf. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, da einen Holzkopf. Meine Frau sagt auch immer, ja, mach doch endlich mal, mein Gott. Und ich kriege auch jeden Tag tatsächlich 3 oder 4 Tweets und Mails, mach jetzt endlich mal den Flatter-Button da hinten. Und und je mehr es werden, desto holzköpfiger werde ich wahrscheinlich. Ich weiß nicht, warum ich es nicht mache. Ich würde so oder so alles wieder weiter vertwittern, verflattern, was ich ja auch tue, weil ich werde ja trotzdem geflattert. Ich verrate jetzt nicht wie, weil ich ja nicht jedem auf die Nase bin. Mhm. Letztendlich unterstelle ich halt einfach, dass die Leute, die bei mir flattern würden, ihr Budget für mich nicht aufbessern. Das heißt also, die haben ihre, ich sage jetzt einfach einen Betrag, 10 Euro im Monat. Und davon flattern sie 30 Leute oder 30 Things, 30 Dinger. Und ich wäre der 31. Aber sie würden deshalb bei mir jetzt nicht das 30stel von 10 Euro draufhauen, damit alle anderen das Gleiche behalten. Deshalb sage ich, ich mache es nicht. Bitte sucht euch bei eurem beliebtesten oder eurem Lieblingspodcast irgendwo noch einen Flatter-Button und klickt nochmal drauf oder macht eine Subscription, was auch immer. Ich brauche das Geld wirklich nicht. Ich habe ein schönes, stabiles Einkommen. Noch, klar. Dessen ich mich sehr erfreue und das ist ein Hobby. Seht zu, dass ihr beim Ride flattert oder beim Nils oder beim Holgi, beim Tim, beim Nikolas, wie sie alle heißen. Klickt dann noch irgendeinen anderen Button. Ihr findet bestimmt noch einen. Wer weiß, wie das in einem halben Jahr aussieht. Wenn mich alle lang genug bekniet haben, dann mache ich den wahrscheinlich auf und verflatter das alles an bedürftige Podcaster. Wer weiß. Irgendwann wird jeder schwach, wenn man jeden... Das ist wirklich viel. Ich finde das sehr faszinierend. Ich bin da auch sehr gerührt ist das falsche Wort. Ich finde das sehr berührend, wenn die Leute sagen, hier, ich würde Geld für dich ausgeben. Ja, also das nimmt mich schon ein Stück mit. Ja, absolut. Das tut's mich auch. Aber auch auf einer sehr schönen anderen Ebene, weil der Jarkill, der hatte ein kaputtes Headset und es hat, glaube ich, wie lange hat es denn gedauert? Ich glaube 2 Stunden. Da hat er einen Saturn-Gutschein bekommen in Höhe von 50 Euro. Sehr geil. Und hat sich dann ein neues Headset kaufen können. Ja, sehr geil. Vor allem dieser Gutschein wurde ihnen sogar, die haben sich getroffen und da wurde ihm der Gutschein überreicht. Boah. Das ist schon abgefahren. Ja, sehr geil. Nee, so muss das sein. Das ist schon total weggedreht. Und deswegen sage ich, okay, das ist geil, das ist auch cool. Und aber reich im Sinne von, wir scheffeln jetzt Milliarden, noch nicht. Wenn Möb mal ein Millionen-Dollar-Unternehmen ist, dann sprechen wir nochmal. Wenn wir dann von der Karibik aus podcasten alle. Ja, nee, dann mache ich das vor Ort, weil ich gehe fest davon aus, dass so. Ne? Ah, du weißt, was ich meine. Ja, nee, du kriegst dann da dein eigenes Schreibstudio auf Podcast. Ja, genau. Ihr Podcaster, ach du Scheiße, werdet alle fürchtlich reich. Ja, vielleicht, man weiß nicht. Nee, werdet ihr nicht. Aber ihr macht vieles neu, was kaputt gegangen ist in den letzten Jahren im Radio. Bin ich fest von überzeugt. Wenn auch nur für eine kleine Gemeinde. Aber so klein ist die gar nicht, glaube ich. Ich glaube, so klein ist das nicht. Ja, so 30.000, 40.000 Leute, schätze ich. Aber das ist schon gut. Das ist schon echt gut. Das ist verdammt viel. Das ist schon gut. Das ist verdammt viel ohne extensive Werbung. Und, ja. Das ist großartig. Hey. Ja, und die dritte Frage übrigens. Ja, genau. Die dritte Frage. Ja. Hör mal, Rio, was ist eigentlich die dritte Frage? Alle HörerInnen stellen. Ja, die dritte Frage, die ich nicht beantworte, also das ist eigentlich 3 und 3a. Ja. Also wir fangen an mit 3. Bist du verheiratet? Genau, die Reihenfolge, die arbeiten wir jetzt einmal ab. Also erstens bei 3. 3 ist, bist du Alexander Kaschte? Nein, ich bin nicht Alexander Kaschte. Das ist 3. 3a, bist du liiert oder sonstiges? Und das ist eine Frage, die ich nicht beantworten werde, weil die kann ich nicht beantworten aufgrund von Selbstschutz und auf generellen Schutz. Also Selbstschutz in Form von, sage ich ja, setze ich eine Person auf jeden Fall einer potenziellen Gefahr aus, ja, seitens Scientology auch unter anderem. Und sage ich nein, dann setze ich mich selbst einer Gefahr aus. Entweder liegt es an der Uhrzeit oder mir, das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Würde ich ganz klar sagen, nein, habe ich nicht. Setze ich mich der potenziellen Gefahr aus, ich will nicht sagen, gestalkt zu werden oder ähnliches. Ja. Ach so. Aber deswegen, das ist eine Sache, die ist für mich so persönlich, so vertraulich, dass die Wahrheit darüber zu erfahren oder ähnliches, die wird es dann da so nicht geben. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, also das ist ein Teil Fremdschutz und ein Teil Selbstschutz, weil selbst wäre ich jetzt in einer Beziehung, nehmen wir das an, dann wäre es potenziell gefährlich für denjenigen, mit denen ich in einer Beziehung bin. Bin ich in keiner, ist das ja kein Indiz dafür, wie lange das halt so ist. Das ist total Banane. Also jede Aussage, die ich da treffen würde, wäre wahrscheinlich, sobald die jetzt gehört werden würde, irgendwann vielleicht falsch oder so. Das ist ja fast wie Schrödingers Katze. Das ist ein bisschen Schrödingers Katze und deswegen sage ich, darüber spreche ich nicht. Ja, hast du recht. Das ist das Sicherste für alle Beteiligten. Oh, wie schön, dass ich nur über euch blogge. Ja, so fame ist das gar nicht. Also so viel Unterwäsche kriege ich gar nicht geschickt. Echt nicht? Nee, ist nicht so viel. Es war nicht schlecht. Ich kann mir mittlerweile schon einen guten Teppich draus basteln. Ja, klar, reichlich. War es nicht so viel. Jetzt mal im Ernst, kriegst du wirklich welche? Nein. Du. Nein. Unterwäsche, aber wir kriegen viele lustige E-Mails, das kann ich schon mal verraten. Also wir alle heißt jetzt so Jarkill und wir kriegen viele lustige E-Mails, wo wir auch sehr gerne drüber lachen und dann auch sehr gerne zurückschreiben, aber das ist alles, vielleicht machen wir darüber mal irgendwann eine Sendung oder so. Nur eine Zahl, wie viel Frauen wollen Kinder von euch? Ja, so extrem ist es jetzt nicht, aber... Oh Gott, toll. Also, und wofür dann all das Podcasting? Ja, wir machen es ja nur dafür. Also wir machen es ja eigentlich um die... Flatter ist eigentlich nur unsere Alimentekasse. Ich hab's geahnt. Mhm. Flatter ist nur die... Damit decken wir gerade mal die Alimente. Die Ausbildung eurer zukünftigen Kinder. Genau, richtig. Sehr vorausschauend, Rio. Sehr, sehr, sehr ordentlich. Ja. Gefällt mir. Jetzt habe ich aber noch eine Frage an dich. Ja, danke, dazu. Wobei. Wie lange tust du das, was du tust? Was meinst du jetzt, die Hörsuppe? Ja. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es war um den 20. September diesen Jahres. Ach. Nee. Doch. Okay, da kann ich dir sagen, gefühlt ist sie schon immer da. Schön. Na, also weil da so viel Arbeit drin steckt. Ich möchte mich auch dann auch mal ganz stellvertretend für alle, weil ich weiß, die denken das ja alle, also alle meine Mit-Podcast-Streiter und auch Mitbesitzer der Podcasts, also wir sind ja alle sehr, sehr dankbar und die haben ja auch von, ich habe denen ja gesagt, hier, heute Hörsuppe und so, und die haben alle gesagt, das ist super, was du machst, ja, das ist richtig toll, alle finden das richtig klasse und ja, wir können uns da eigentlich nur bedanken, weil das, was du tust, ermöglicht uns ja das zu tun, was wir tun. Lass ich jetzt mal gerade kurz sagen, Moment. Gut, ja, ist es gesagt. Das ist super. Warum? Also, verstehe mich nicht falsch. Ich weiß ja durchaus, was ich tue. Was unterscheidet mich jetzt von was tue ich, was andere nicht tun? Also gut, es gibt podcast.de und podster.de, mit denen will ich alles, das sind ja, weiß nicht, Feed-Aggregatoren. Geht es da um den Kalender? Na, es geht nicht um den Kalender. Es geht um die gewisse persönliche Note. Also erstmal hörst du die Podcasts meistens alle selbst. Wenn du müsstest. Nein. Oder du lässt sie hören. Du hast 10 Angestellte, die Podcasts hören für dich und dann darüber. Richtig. Ja, die Inder. Ja. Irgendwann lassen wir auch Podcasts. Ich will immer noch hören. Scheiße. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall hörst du die Podcasts halt selbst oder lässt sie eben hören. Und das gibt der ganzen Sache eine persönliche Note. Und Hörsuppe ist für uns erstens total wichtig, meiner Meinung nach. Das ist super wichtig und es ist auch mega unterstützenswert. Absolut. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Es ist eine tolle Plattform, die super geschrieben ist, die super bearbeitet ist und stets aktuell. Und die persönliche Note ist einfach klasse. Also in Summe passt das einfach. Wahnsinn. Dabei ist es einfach nur, im Projekt, um meinen eigenen Scheiß organisiert zu bekommen, weil mir immer die Podcasts, die ich gehört habe, über den Kopf gewachsen sind. Hm. Ich kam nicht mehr hinterher und ich habe irgendwann meine Frau mitgenommen, die Küchenredaktionsfrau, die irgendwann angesteckt wurde. Und womit hat sie angefangen? Weiß nicht, ich glaube mit den Blue Moons, beim Holgi. Mhm. Und wissen wollte ich, ja, wann läuft denn was? Und sag mir doch mal. Und diesen habe ich jedes gesagt, aber irgendwie so richtig merken konnte ich es nicht. Und irgendwann dachte ich mir, ja Gott, mach halt einen Blog draus. WordPress ist, vielleicht nicht unbedingt schön, nicht unbedingt sicher. Aber es ist schnell installiert und schlag zu. Und dann kam halt noch die Idee dazu, mach halt irgendwie einen satirischen Blog draus, weil nichts bietet mehr satirisches Futter als eine in sich geschlossene, relativ in sich geschlossene Gruppe, wie nun mal die Podcasts bzw. die Podcast-Hörer. Und eigentlich sollte es eine Satire-Plattform werden mit so ein, zwei Hinweisen an meine Frau, pass mal auf hier, es gibt wieder Blumen und es gibt wieder das, es gibt wieder jenes. Naja, und dann ist das Ganze irgendwie aus dem Ruder geraten und alle haben es plötzlich ernst genommen, außer mir. Und dann musste ich ja leisten. Dann hat die Hörsuppe geleistet, ja. Aber ihr seid gut. Also ihr seid halt auch Twitter. Ich muss gestehen, Twitter ist tatsächlich das Hauptinformationsmedium. Ihr seid halt bei Twitter, Gott sei Dank, sehr rege. Vielleicht ist das auch eine Filterblase und ich habe nur Podcasts, die auch bei Twitter aktiv sind. Mhm. Muss ich immer ein bisschen drauf aufpassen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so, dass ich ganz bevorzugt Twitter-Podcasts drin habe. Ist auch einfach zu feeden dann, ne? Ist ja jetzt nicht mehr so schwierig dadurch. Was? Wie? Dadurch, dass du halt Twitter ausliest, ist es für dich ja einfach, da an die Quelle dran zu kommen. Das ist ja schon ziemlich simpel. Gott sei Dank. Naja, das ist alles Handarbeit, ne? Das ist alles Handarbeit? Das ist alles Handarbeit. Du hast kein Skript dafür? Nein, ganz, ganz wenig automatisierten Kram. Okay, möchtest du automatisierten Kram haben oder willst du es nur mit Hand machen? Beides. Also die Live-Termine, die kriegst du nicht automatisiert hin. Das ist ganz klar. Es gibt ein paar Podcasts, die haben ihre iCal-Feeds, ihre ICS-Feeds, da könnte ich auslesen, aber das würde mir relativ wenig bringen, weil erstens sind es ganz wenige, das ist der Tim mit seinen Metaebene-Podcasts, das ist, wobei auch da nur natürlich die live senden, das ist zum Beispiel die T-Zeit, das ist, wer ist es noch, wer hat denn noch iCurls, ich weiß es gerade nicht, der Philipp Banse hat sie auch noch, also Küchenradio und Medienradio. Aber das ist so wenig, das lohnt sich fast nicht, dafür zu schreiben. weil das kriege ich auch so mit. Und die sind relativ früh in ihren Ankündigungen. Und gerade im Fall von Philipp Banse im Moment ist das ja auch so, der schwankt so gerade so ein bisschen, der ist sehr spontan. Da ist Twitter einfach schneller als dieser iCal-Feed. Und da ich den ganzen Tag ein Auge auf Twitter habe und die Hörsuppe auch wirklich nur den Podcast anfolgt, die Hörsuppe ist da sehr, sehr, sagen wir mal, rigide. Und ich hoffe, dass mir das niemand übel nimmt, dass ich auch mal einem privaten Account eines Podcasts nicht folge, je nachdem. Ich möchte tatsächlich nur, soweit wie es möglich ist, Podcast-Tweets haben. Fällt mir das relativ oft sehr schnell auf. Also ich habe viel Glück, meistens. Aber wenn du was hättest, was dir da draus aus TweetDeck zum Beispiel irgendwas rausziehen würde, würde dir das helfen? Weiß ich nicht. Ich bin mir da nicht sicher. Also wie gesagt, also ich verrate jetzt kein Geheimnis, ich arbeite bei einer Zeitung. Allerdings im technischen Bereich, nicht im inhaltlichen. Und habe aber aus beruflichen Gründen immer so ein Auge auf, naja, sagen wir mal soziale Medien, weil ich in einer Abteilung arbeite, die sich auch um Online-Kram kümmert. Ah, also bist du ein SEO. Du bist das. Aber wo ist denn die Mute-Taste? Ich muss mal gerade fluchen. Rio! Nein, natürlich nicht. Ich bin gelernter Repro-Hersteller, habe mir aber in vielen Jahren der Arbeit bei einer Zeitung angelernt, wie man nicht nur auf Papier, sondern auch im Online den Herren Redakteuren den Arsch nachträgt. Ich bin wirklich nur ein reiner Techniker. Okay. Was das betrifft. Aber ich habe wirklich den ganzen Tag ein Auge drauf. Mir entgeht ganz, ganz selten was. Was okay. Ich auf meiner Seite sehr faszinierend finde. Ich hätte nie gedacht, dass das so gut funktioniert. Live ist natürlich, auslesen ist natürlich per Skript ein Problem, weil wie willst du, wenn Philipp Banse sagt, hier heute Abend, oder Wright Burns sagt, hier heute Abend 21.30 Uhr auf Möbmöb.org dieses und jenes, da könnte man eventuell nach Hashtags gehen und ähnlichen Geschichten, aber das kann ich auch im Auge auslesen. Okay. Was ich so ein bisschen im Hinterkopf habe, aber das werde ich A, nicht wirklich durchsetzen können, B, werden sich eventuell die Leute nicht dafür interessieren, ist ein Plugin für WordPress, mit dessen Hilfe du, während du in deinem eigenen Blog eine Ankündigung machst, wie Holgi das zum Beispiel gerne macht, ne, Soon Come, einen Custom-Meta ausfüllst, wo zumindest ein Ping drin ist. Hier ein Ping an die Hörsuppe. Hier ist ein Artikel, der eine neue Live-Veranstaltung ankündigt und dann eventuell was rausliest. Das wäre alles denkbar. Aber auf der anderen Seite, mein Gott, muss man so kompliziert machen. Ein bisschen redaktionelle Arbeit darf nämlich sein. Wie viel Zeit kostet dich denn so das Projekt Hörsuppe? Im Moment wahrscheinlich zu viel. Ich weiß nicht, wie meine Frau dazu steht. Die findet das alles im Moment noch relativ faszinierend, was ich da tue. Aber jetzt sind so am Tag eine Stunde oder zwei, bestimmt. Verteilt über den Tag dann aber auch. Ja, das ist schon viel. Das ist schon echt viel. Ja, ist es. Aber ich habe vorher andere Dinge getan, wo ich die Zeit gerne abgezogen habe. Ist jetzt kein großes Geheimnis. Ich habe jetzt tatsächlich wir haben 2011, nach über 6 Jahren aufgehört, WoW zu spielen. Dass mich auch jeden Tag, und wenn es nur wenig war, eine halbe Stunde, Viertelstunde, 20 Minuten, eine Stunde, vielleicht auch mal zwei gekostet hat. Damit habe ich jetzt aufgehört. Aus Gründen, die einfach Langeweile liegen. Und da ist Zeit frei geworden. Die ist ja auch da. Es ist also nicht so, dass ich die Zeit gar nicht habe. Ich habe ein bisschen Sorgen darum, was passiert, wenn ich mal in Urlaub gehe. Ja, okay, das sehe ich auch noch gerade ein bisschen als Problem. Ihr werdet weiterhin senden. Es wird alles gut sein. Macht euch so wichtig ist das nicht. Ihr könnt das alles auch ohne mich. Bin ich fest davon überzeugt. Ja, aber es ist so, es gehört schon mit dazu. Ja. Dafür habe ich aber auch hier irgendwo so ein mobiles Endgerät liegen. Moment. Ich finde es gerade nicht. Ah, da ist es. Es ist nämlich ganz klein. Ich habe hier so ein Androiden liegen mit mit einer 5 Gigabyte Flatrate von O2 und ich denke, da kann ich vielleicht auch, ich mache ja Urlaub gerne innerhalb Deutschlands, weil ich nicht gerne fliege, um genau zu sein, bin ich aviophob, das heißt, mein Urlaubsradius ist ein bisschen eingeschränkt. Und Ausland, das schlimmste Ausland für mich ist, das weiteste Ausland ist, sind so die deutschen Nachbarländer. Insofern kriegen wir das wahrscheinlich auch so noch hin und klappt. Und dann vielleicht ziehe ich mir auch noch irgendjemanden an, der das übernimmt, wenn ich weg bin. Ja, das wird schon klappen. Es wird ein paar neue Dinge geben. Also ich habe so ein paar Ideen, die, die noch durchgeführt werden möchten. Da ist der Kalender wirklich noch so die allererste Nummer gewesen, die an mich rangetragen wurde. Mach doch mal einen Live-Kalender. Dann habe ich den mal umgesetzt, weil es wirklich so 40, 50 Leute gab, die da gefragt haben. Jetzt komme ich langsam mit meinen eigenen Ideen, weil ich habe so ein Notizbuch, in dem die Ideen stehen, auch teilweise ausgearbeitet, die arbeite ich so langsam ab. Und jetzt komme ich so langsam in die Region, wo meine eigenen Ideen einfließen dürfen und da kämpfe ich mich im Moment gerade so ein bisschen durch. Ich bin kein gelernter Programmierer, ich bin auch nicht wirklich geschickt, was das betrifft. Da gibt es 1000 Leute, die das millionenfach besser machen, wie zum Beispiel den Frank Kohlhepp, der den Einbeinigen vom Holgi macht, der 19 Jahre und gefühlt 30 Jahre Berufserfahrung hat. Ja, das stimmt. Das ist auch einer der Hammer. Der absoluten Freaks, würde ich schon fast sagen. Ja, und Podcast-Fan, also haltet euch den um Himmels Willen warm und wenn das irgendjemand hört, bitte flattern. Der junge Mann hat das mehr als verdient. Absolut. Das finde ich auch ein sehr cooler Typ. Ich habe ihn mal im Chat getroffen und mit dem längere Zeit rumgequasselt. Also sehr, sehr cooler Typ und ja, geil. Ja. Einfach geil. Der Einbeinige. Ich habe gerade einen Faden verloren. Verdammt, Hacke. Egal. Der macht das unglaublich gut. Ich bin halt nicht so talentiert beim Programmieren, aber ich weiß mir zu helfen, was in der Natur meines Jobs liegt, weil wir in unserer Abteilung so die Feuerwehr für den Verlag, für die Zeitung sind. Wenn man nicht weiß, wie es funktioniert, dann frag jemanden, der weiß, oder im Zweifelsfall frag Google. Und da sind noch so ein paar Ideen in der Pipeline, wollte ich auch schon immer mal gesagt haben. So ein paar Ideen unterwegs, die kommen noch. Die werde ich auch noch auf jeden Fall durchführen. Das sind noch teilweise kurz davor. Und die könnten eventuell interessant werden für Hörer. Und, für Podcaster selber, naja, ich bin ja ein bisschen von euch abhängig. Frage auch immer artig, wenn ich irgendwas mache. Ja, es ist eine Symbiose. Ja, muss es ja auch. Eine reine Symbiose, wie Ditsche sagen würde. Ditsche hat auch einen Podcast übrigens. Ja, hat er. Aber ja, aber das ist, ja, nee, das musst du schon sehen, weil das Ganze lebt ja auch mehr vom Sehen auch noch dabei. Ja, Ditsche. Ditsche ist der Beste. Ja, stimmt, okay. Sind wir einer Meinung, brauchen wir nicht. Ganz toll. Ich würde den auch sofort, ich würde die Nachfolge antreten für Ditsche. Ich würde gerne die Nachfolge von, wie heißt der? Ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis. Ja, ich auch. Der hinter der Theke. Der hinter der Theke. Ja, oder Schildkröte. Dann. Ja, nee, Schildkröte, nee. Ah, doch, schon ein cooler Typ. Ich kannte mal die Mutter von einer Bekannten, die sah so aus wie Schildkröte. Und die hat tatsächlich auch an der Säge gearbeitet im Baumarkt. Ja, habe ich mir auch gedacht, als ich die gesehen habe. Okay. Okay, also wenn die beiden abtreten sollten, übernehmen wir. Ganz klar. Wir trinken dann. Aber was kommt da jetzt mit den Hörern? Ah, nee, lass mich nicht zu viel verraten. Nur ein kleiner Leak. Gott, was kann ich denn leaken, ohne dass es alles verrät? Das weiß ich nicht, das musst du ja wissen. Ja, ich überlege gerade. Kannst auch sagen, Rio, halt die Fresse, das ist hier meine Hörsuppe und nicht dein Toddialog. Ach, sind die Übergänge fließend? Ja, es ist dann vielleicht ein Suppendialog oder so. Suppendialog. Radio. Also ich bin großer Radio-Fan eigentlich. Mhm. Ich bin mit Radio groß geworden, mit Elmar Hörig, SWR 3 seinerzeit, SWF 3, mein Gott. Auf SWF 3 und mir fehlt Radio. Natürlich fehlt mir das Radio nicht in der Form, wie es in den 80er Jahren auf SWF 3 war, sondern ich habe zu wenig Radio in Form dessen, was naja, Deutschlandradio, SWR 2 hin und wieder, WDR 5, wie sie alle heißen. Der große Traum ist ein Podcast-Radio, ganz klar. Es findet ja immer wieder Anklänge. Ob das jetzt beim Holger Klein ist, der da den Bitfunk-Geschichte Bitfunk genannt hat in irgendeiner Folge, in der er angeregt hat, glaube ich, Podcasts über DAB Plus zu senden. Die Vereinfachung des Medium-Podcasts. Die Nummer, dass du ein Gerät einschaltest oder irgendwas einschaltest und du kriegst Podcasts in Form oder in einer ähnlichen Form, wie du es heute mit dem Radio hast. Das ja das einfachste Mittel ist, um irgendwas gesendet zu bekommen. Radio schaltest du ein und du kriegst was. Komplizierter ist es nicht. Versuch mal einen Podcast zu hören. Oh Jesus, Maria, Josef. Ich hätte einen großen Spaß dran, irgendwo auf einen Stream oder auf einen Link zu klicken und zu wissen, so jetzt kommt gleich irgendwas, irgendein Podcast. Und dieser Podcast beinhaltet Wissenschaft. Oder Wissenschaft und Politik. Oder Wissenschaft, Politik und ein beliebiges anderes Stichwort, Kategorie, wie auch immer man das nennen möchte. Und an sowas hätte ich großen Spaß. Ich habe zwar noch keine Ahnung, wie ich das wirklich umsetze. Oder ob das überhaupt umsetzbar ist. Aber ich hätte gerne etwas, wo ich draufklicke und ich kriege etwas gesendet, ohne dass ich mir vorher allzu viele Gedanken drum machen muss. Also, wir haben uns ja nicht abgesprochen. Nee. Auch wenn das jetzt eigentlich fast nicht mehr glaubwürdig ist. Aber das ist ja der, das ist ja der Weg, den Möb dabei gehen will. Ach, wie überraschend. Das ist doch der Traum, den alle haben. Ja, nur wir versuchen diesen Traum dann wirklich wahr werden zu lassen. Wir haben vieles in der Pipeline. Ja. Nur wir wissen halt auch noch selber nicht so genau wie. Aber ich darf verraten, ohne dann Namen zu nennen, ich sag jetzt mal, wir ja, setzen uns zusammen und werden darüber sprechen. Mhm. So, das ist es. Wir setzen uns zusammen und werden darüber sprechen. Ja. Und dann wird irgendetwas kommen, und ich hoffe, dann haben wir das dann verwirklicht. Also das ist das absolute Ziel. Das Ziel ist auf Möb, ja 24/7, aber dann halt auch mit vielen aufgenommenen Sachen dort einfach ablaufen zu lassen, die dann halt einfach als Konserve laufen und dann ab einer gewissen Uhrzeit eben live raus. Das ist das Ziel von Möb. Ja. Das soll es sein. Aber das soll auch so sein, dass du es eben halt nicht über dieses hässliche Internet machen musst, ja? Wo du deinen Rechner einschaltest, dann die Seite klickst, da nochmal klickst und dann, so soll es nicht sein. Genau. Und wie wir das machen und mit wem wir da halt wie sprechen, das ist alles noch so highly secret, aber ich glaube, wir können deinem Wunsch irgendwann dann gerecht werden. Ja, wunderbar. Und dann kann ich auch wieder genau das machen, was ich eigentlich machen wollte, nämlich einfach nur noch über euch bloggen. Da brauche ich mir um Terminkalender und so einen Quatsch gar keinen Kopf mehr machen. Yeah. Ja, das stimmt. Dafür machen wir das eigentlich auch nur. Ja, klingt jetzt bekloppt, aber letztendlich wäre das eine Konsequenz. Ja, absolut. Wenn es ein echtes Programm gäbe, das vorhersehbar ist oder irgendwie einsehbar ist oder irgendwie programmierbar ist, dann könnte ich mir das sparen. Es ist nicht so, dass ich das ungern mache. Aber ich mache es halt, weil es sonst nicht existent ist. Ja, richtig. Und dann wäre das obsolet. Dann könnte ich in Rente gehen. Von meiner Flatterkohle leben. Auf Kuba oder? Ja, Kuba. Ja, doch, warum nicht? Ja, doch. Kuba? Hey, Kuba. Moment, lass mich mal kurz Kuba notieren. Moment. Flatterkohle auf Kuba ausgeben. Auf Kuba ausgeben. Ich sage jetzt nichts über die Frauen auf Kuba, weil ich bin verheiratet und kriege nur Ärger mit meiner Frau, wenn ihr das hier abhört. Hallo Schatz, alles ist gut. Du gehst doch nicht nach Kuba. Na, natürlich nicht. Das Gehen geht ja nicht. Da ich ja Flugangst habe, ist Kuba für mich auf einem anderen Stern. Man kann mit dem Schiff auch dahin. Oh, hör doch auf. Du bist ja 2,5 Milliarden Jahre unterwegs und hast hinterher Skorbut. Geh fort. Es wird dich schockieren, aber wir haben mittlerweile nicht nur Farbfernsehen, sondern wir kommen auch Vitamin-C-Präparat. Ja, genau, wir haben auch Vitamin C. Auch Zitrone genannt, ach, diese Frucht aus dem Süden. Ach, da muss ich auch mit. Nee, komm, fort. Rio. Ja, Christian. Haben wir irgendeine Frage vergessen? Ich glaube nicht. Und wenn doch, dann kann man ja immer mailen. Ich beantworte die auch sogar. Alle selbst. Großartig. Aber vielen Dank für die Gelegenheit, mit dir reden zu dürfen. Nee, ich muss danken. Das können wir jetzt unendlich weitertreiben. Lassen wir es einfach so stehen. Das stimmt. Vielen Dank. Danke auch. Und ihr da draußen, gute Nacht. Von mir auch. Tschüss. Tschüss.